Razzo Rassini, das Geheimnis der unheimlichen Onkelkammer. Eine Geschichte von Tanja Schettler, gelesen von Hendrik Durin. Nick sieht blau. Nick saß in der Schule und schaute verträumt auf sein Buch. Deutsch. Bei Frau Ehrenreich. War unglaublich anstrengend. Immer wieder passiert es, dass er nicht mehr zuhören konnte. Denn sie redete so furchtbar viel und ihre grelle Stimme, die sich anhörte wie eine Sirene, dröhnte ihm in den Ohren. Da musste man zwischendurch mal auf Durchzug stellen, sonst war es nicht auszuhalten. Doch was war das? Hatten sich da eben die Buchstaben bewegt? Nick rieb sich verwundert die Augen und rückte seine Brille zurecht. Genau auf dem großen blauen B der Überschrift auf Seite 15 bewegte sich was. Es sah aus, als würde etwas daraus hervorkommen. Nick dachte zuerst, es sei eine kleine Fliege oder eine Ameise. Doch auf einmal wirbelte sich das winzige Etwas im Kreis herum wie ein kleiner Wirbelsturm. Er staunte nicht schlecht. Es drehte sich wie verrückt, wirbelte und wurde schließlich ein wenig größer. Er konnte es jetzt genau betrachten. Es war etwa halb so lang wie sein Zeigefinger und sah aus wie ein großes B mit Armen und Beinen daran. Der obere Bogen war der Kopf und der untere Bogen der Bauch. Es war genauso dunkelblau wie das B im Buch. Nick runzelte die Stirn und senkte seinen Kopf weiter nach unten. Da stand das B auf, schüttelte seinen Kopf mit blauem Wuschelhaar und ruckelte mit winzigen Fingern eine Brille zurecht, die es auf der Nase sitzen hatte. Nick starrte gebannt auf sein Buch. »Nick«, hörte er plötzlich die Lehrerin in strengem Ton sagen. Er schaute erschrocken auf. Natürlich hatte er nicht aufgepasst und Tom, der in der ersten Reihe saß, richtete sein oberfiesestes Zahnlückengrinsen auf ihn. »Ja«, sagte Nick und versuchte, sich zu konzentrieren. Frau Ehrenreich schaute ihn grimmig an. »Nick Nostermann, du solltest nicht von den nächsten Ferien träumen, sondern zuhören. Wir sind schon längst auf der nächsten Seite. Kannst du bitte weiterlesen?« dröhnte ihre Sirenenstimme und ihr erhobener Zeigefinger deutete auf sein Buch. Konnte sie nicht sehen, was er sah? »Weiterlesen«, murmelte er vor sich hin und fragte sich, was jetzt mit diesem komischen Dings da passieren würde, wenn er einfach umblätterte. »Du kannst mich sehen. Stimmt's?« fragte das seltsame Wesen mit hoher Stimme und schaute ihn an. »Ja, kann ich«, sagte Nick, und Frau Ehrenreich dachte wohl, er würde damit auf ihre Frage antworten, denn sie nickte zufrieden. »Na dann, leg mal los, vielleicht solltest du zuerst einmal umblättern.« »Umblättern?« stotterte Nick unsicher und der Rest der Klasse fing an zu lachen. Während Frau Ehrenreich sich bemühte, Ruhe einkehren zu lassen, sagte das lebendig gewordene B zu Nick. »Na los, blätter um, mir passiert schon nichts, wir sehen uns später.« Dann drehte es sich erneut wie ein kleiner Wirbelsturm, wurde dadurch kleiner und legte sich wieder auf das B der Überschrift. Es verschmolz mit dem Buchstaben, bis nichts mehr von ihm zu sehen war. Der Pausengong ertönte, es war große Pause und alle mussten auf den Schulhof. Während seine Klassenkameraden hinausstürmten, kramte Nick in seinem Schulranzen, als würde er nach etwas suchen. Er wartete, bis alle das Klassenzimmer verlassen hatten, dann lugte er hinaus auf den Flur und machte die Tür zu. Langsam ging er zu seinem Platz und fragte sich, ob er das vorhin nur geträumt hatte. Nick holte tief Luft, hielt den Atem an und schlug sein Buch auf Seite 15 auf. Doch nichts passierte. So sehr er sich auch anstrengte, alles sah ganz normal aus. Plötzlich ging die Tür auf und sein Mathelehrer schaute herein. »Pack bitte deine Sachen weg und geh in die Pause«, forderte er ihn auf. Nick klappte sein Buch vorsichtig zu und stand auf. Ein wenig frische Luft würde ihm gut tun, da hatte Herr Hohenbaum recht. Vor allem, nachdem dieses komische Ding mit ihm gesprochen hatte. Er versuchte, diesen Gedanken beiseite zu schieben und ging mit seinem Pausenbrot nach draußen. »Nick, wo bleibst du denn?« rief ihm sein Freund Emir kauend entgegen und winkte ihm mit einer Bananenschale zu. Mit der anderen Hand schob er sich den Rest seiner Banane in den Mund, als er von hinten angerempelt wurde. Es waren Tom und Willi, die einem Ball hinterher rannten. »Ey, du Brillenaffe, schmeckt die Banane lecker?« rief Tom im Vorbeilaufen und ahmte einen Affen nach, während Emir versuchte, das Gleichgewicht zu behalten. Willi lachte laut auf. »Wenn du noch mehr Bananen in dich reinstopfst, dann wirst du bald im Zoo aufgenommen, schrie er und rammte ihm im nächsten Moment den Ellenbogen in die Seite. Aua, fluchte Emir und schaute den beiden nach, bis sie mit ihrem Ball verschwunden waren. Alles okay? Fragte Nick, als er bei Emir angekommen war. Geht so, murmelte Emir und kramte in seiner Jackentasche. Er holte ein Brot heraus und biss hinein. Vielleicht solltest du in der Pause einfach keine Bananen mehr essen, schlug Nick vor und zwinkerte ihm zu. Emir liebte Bananen, und wenn er keine Banane aß, dann aß er was anderes, denn er hatte immer Hunger. Wäre Essen im Unterricht erlaubt, würde Emir den ganzen Morgen vor sich hinfuttern, da war sich Nick sicher. Sehr witzig. Dann lachen sie über meine Brille oder was anderes. Hast du schon jemals erlebt, dass den beiden nichts einfällt, worüber sie sich lustig machen könnten? Emir schaute wütend in die Richtung, in die die beiden verschwunden waren. Ja, da hast du wohl recht, seufzte Nick und biss in sein Pausenbrot. Auf einmal wurde es leise auf dem Schulhof. Viele Kinder blieben stehen und hörten auf zu reden, als der Hausmeister um die Ecke kam. Nick und Emir beobachteten ihn, wie er langsam und behäbig über den Schulhof schlurfte. »Echt unheimlich, dieser komische Typ«, flüsterte Nick. Emir nickte. »Ja, schau dir mal seine Kleidung an. Jeden Tag hat er diesen langen braunen Mantel an, der fast bis auf den Boden hängt und ziemlich abgewetzt und alt aussieht«, fügte Nick noch hinzu, während sie ihm nachschauten. Auf dem Kopf trug er eine Schildmütze, die genauso braun war wie sein Mantel und die er tief ins Gesicht gezogen hatte. Eine große Sonnenbrille verdunkelte seine Augen. Man konnte nicht viel von seinem Gesicht und seinem Körper sehen, doch mit jedem Schritt hörte man den großen Schlüsselbund klappern, den er in der Manteltasche trug. Viele Kinder hatten Angst vor ihm. Als er im Schulgebäude verschwand, wurde es auf dem Schulhof wieder lauter. »Ich möchte endlich dieses Geheimnis lüften«, sagte Emir auf einmal und schaute gedankenverloren auf die Tür, durch die der Hausmeister hineingegangen war. »Wir müssen herausfinden, was da unten vor sich geht und was der Hausmeister damit zu tun hat.« Emir hatte wieder dieses Funkeln in den Augen, als er Nick anschaute. Sie waren dem Geheimnis der Rumpelkammer schon einmal dicht auf den Fersen gewesen, aber sie hatten es nicht geschafft, das Rätsel zu lösen. »Ich muss wissen, was an den Gerüchten dran ist und ob es da unten wirklich spukt.« »Wo soll es spuken?« fragte plötzlich jemand von der Seite. Es waren Carla und Amy aus der Parallelklasse, die sich zu ihnen gesellten. »Kennt ihr nicht die Gerüchte über die Rumpelkammer drüben im alten Schulgebäude?« entgegnete Amy. Nick stöhnte, denn er wusste, dass Amy jetzt Feuer gefangen hatte. Es war sein absolutes Lieblingsthema. Wenn er einmal damit anfing, würde er so schnell nicht mehr aufhören. Die beiden Mädchen schüttelten den Kopf. »Naja«, Emir neigte sich den Mädchen zu und begann zu flüstern. »Man erzählt sich hier an der Schule, dass der Hausmeister in einer Rumpelkammer hausen würde, die sich im Keller des alten Schulgebäudes befindet. Das Gebäude wird nur noch als Lager benutzt für Ersatzstühle, alte Dokumente und solche Sachen. Seit der Renovierung des Schulhofs vor vielen Jahren soll es dort unten spuken. Angeblich dringen aus dem Raum unheimliche Geräusche nach draußen in den Kellerflur.« Carla zog die Augenbrauen hoch. »Ein Spuk im alten Schulkeller«, fragte sie und schaute nachdenklich zu Amy. »Erinnerst du dich an die Jugendlichen auf dem Skaterplatz? Sie haben mal zu uns gesagt, wir sollten niemals auf die Idee kommen, uns dem alten Schulkeller zu nähern. Da haust der Alte, haben sie gesagt, und dann ganz grässlich gelacht.« Amy nickte. In diesem Moment ertönte der Pausengong. »Mist, die Pause ist rum«, fluchte Amy. »Heute Nachmittag, Punkt 15 Uhr. Besprechung auf dem Skaterplatz. Seid ihr dabei?« fragte er und schaute erwartungsvoll in die Runde. Die Mädchen nickten. Nick bekam ein flaues Gefühl im Bauch. Auf der einen Seite wollte er nichts lieber, als dem Geheimnis der Rumpelkammer auf die Spur zu kommen. Auf der anderen Seite musste er wieder an die Entdeckung in seinem Deutschbuch denken. Heute war ein aufregender Tag. Er war schon gespannt, wie er weitergehen würde. Nach der Pause stand ein Mathe-Test an, und da Nick nicht besonders gut in Mathe war, packte er sein Deutschbuch weg, um nicht abgelenkt zu werden. Auch den Rest des Morgens wollte er es im Schulranzen lassen. Er nahm sich vor, das Buch erst zu Hause, in seinem Zimmer und ganz in Ruhe wieder aufzuschlagen. Mitten im Mathe-Test traf ihn ein Papierkügelchen am Arm. Es landete auf seinem Test. Er wusste, ohne nachzusehen, von wem es war. Der fiese Tom hatte es auf ihn abgesehen. Er versuchte, ihn zu ignorieren und schaute auf seinen Test. Doch da traf ihn bereits das nächste Kügelchen. Diesmal am Kopf. Und noch eins. Und noch eins. Schließlich wurde es Nick zu blöd. Entweder würde er seinen Mathe-Test verhauen oder er würde sich jetzt an Herrn Hohenbaum wenden, was sicherlich Ärger mit Tom bedeutete. Der Mathelehrer war in ein Buch vertieft. Na toll. Das war wirklich keine leichte Entscheidung. Herr Hohenbaum? Nick zögerte kurz, doch dann platzte es aus ihm heraus. Tom bewirft mich mit Papierkügelchen, rief er spontan und bereute es gleich darauf bereits wieder. Doch was sollte er tun? Er hatte schon eine schlechte Mathe-Note in diesem Schuljahr und konnte sich nicht noch eine leisten. Als Herr Hohenbaum aufstand, sagte Tom, »Ha, na super! Er bewirft mich mit Papier, schauen Sie doch mal!« Tom zeigte auf seinen Tisch, auf dem alles voller Papierkügelchen war. Nick konnte es nicht glauben. »Und schauen Sie mal, unter Nicks Bank, da hat er meistens seinen Vorrat versteckt.« Alle schauten jetzt in Nicks Richtung. Als Herr Hohenbaum unter Nicks Bank schaute, lag dort eine Tüte voller Papierkügelchen. Hatte denn keiner was bemerkt? Hatte denn keiner gesehen, dass es ganz anders war, als es aussah? Nick wurde rot im Gesicht und stammelte, »Das ist nicht, das ist nicht von mir.« Doch Herr Hohenbaum schaute ihn bloß mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Konzentrier dich jetzt bitte auf deinen Test. Von solchen Aktionen wird deine Note jedenfalls nicht besser. Und nach der Stunde räumst du das auf.« Der Mathelehrer deutete auf die verstreuten Papierkügelchen. »Das kann doch nicht wahr sein«, dachte Nick und seufzte, als Tom ihm die Zunge rausstreckte und noch fieser als oberfies grinste. Lila Energie. Nick rannte an diesem Tag nach Hause. So schnell hatte er den Heimweg noch nie geschafft. Und seine Mutter staunte nicht schlecht, als er vor der Tür stand und Sturm klingelte. Er hatte ein wenig Angst davor, in sein Deutschbuch zu schauen, denn was er am Morgen gesehen hatte, war ziemlich verrückt. Ein wenig hoffte er, dass er das alles nur geträumt hatte. Er schlang das Mittagessen hinunter und aß sogar den Teller leer, obwohl es Gemüsesuppe gab, die nicht zu seinen Lieblingsspeisen gehörte. Normalerweise hätte er genörgelt und wäre seiner Mutter damit auf den Wecker gegangen, denn sie versuchte ihm immer klarzumachen, wie wichtig ein gesundes Mittagessen sei. Aber heute hatte er keine Zeit, mit ihr zu diskutieren. Er wollte so schnell wie möglich in sein Zimmer. Als er an seinem Schreibtisch saß und seinen Schulranzen öffnete, zitterten seine Hände wie Espenlaub. Er nahm das Deutschbuch daraus hervor und schlug es langsam auf. Seite 15. Er wartete. Nichts passierte. Nick starrte die Überschrift an. »Hab ich das wirklich alles nur geträumt?«, fragte er sich. Doch da, auf einmal bewegte sich wieder etwas auf dem großen B, schoss nach oben, wirbelte wie am Morgen herum und das kleine Männchen in B-Form war wieder da. »So schnell wirst du mich nicht los«, sagte es und ruckelte die Brille auf seiner winzigen Nase zurecht. Nick begann zu kichern, denn das sah unglaublich lustig aus. »Entschuldige«, sagte das kleine Wesen, »ich hab mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Brazzo, Brazzo Rassini.« Dabei machte er eine Art Knicks, tat so, als ob er sich einen Hut vom Kopf abnehmen und wieder aufsetzen würde, und grinste breit. »Ich bin ein lebendiger Buchstabe.« »Ein lebendiger stotterte Nick, doch das Wort wollte nicht aus seinem Mund herauskommen. »Ein Buchstabe«, wiederholte Brazzo. »Die lernst du doch in der Schule.« Und es klang ein wenig vorwurfsvoll. »Ja, ja, ich habe schon verstanden«, sagte Nick etwas beleidigt. Er hatte sehr wohl verstanden, doch er hasste alle Wörter mit B. Denn wenn er aufgeregt war, konnte er sie einfach nicht aussprechen. Aber das konnte Brazzo ja nicht wissen. Der kleine Kerl fuhr mit seiner Erzählung fort. »Wir Rassinis sind lebendig gewordene Buchstaben. Man erzählt sich bei uns, dass wir vor langer Zeit einmal verloren gegangen sind. Aus Geschichten, die nicht zu Ende erzählt wurden. Dann sind wir einfach aus diesen Erzählungen rausgepuzzelt und haben Beine bekommen, um uns selbst auf den Weg zu machen und eine neue Geschichte zu finden, in der wir gebraucht werden. Eine echte, reale Geschichte. Wir sind winzig klein und normalerweise für euch Menschen nicht sichtbar. Also, unsichtbar. Aber manchmal passiert etwas, also wie heute Morgen, als du auf dein Buch gestarrt hast. Du hast mich genau angeschaut, wie ich da gemütlich auf dem blauen B der Überschrift lag. Ich habe gespürt, dass du mich brauchst. Du hast mich sozusagen aufgeweckt. Dann wurde ich größer und größer, bis du mich sehen konntest.« Brazzo wirbelte in Nicks Zimmer herum. und Nick konnte ihm mit den Augen kaum folgen, denn er war ziemlich flink. Er war immer noch total verblüfft. Brasso zeigte zuerst auf Nick und dann auf sich selbst. Und wir beide, du und ich, wir sind jetzt ein Team. Wir müssen nur noch eine Geschichte finden, in der genauso ein lebendiger Buchstabe wie ich gebraucht wird. Hast du vielleicht eine Idee, wofür du mich brauchen könntest? Nick überlegte, doch ihm wollte nichts einfallen. Keine Ahnung, stotterte er und zuckte mit den Schultern. Müssen wir das heute herausfinden? Brasso gähnte und schüttelte bloß den Kopf. Auf einmal sah er furchtbar müde aus und so seltsam blass. Du siehst gar nicht gut aus, sagte Nick und runzelte die Stirn. Brasso sah ganz anders aus, irgendwie viel heller als am Morgen. Ich hab riesengroßen Durst, antwortete Brasso und ließ die Zunge aus dem Mund hängen. Möchtest du einen Schluck Wasser? Fragte Nick und stand auf. Doch Brasso schüttelte heftig den Kopf. Wasser? Nein, gibt bloß kein Wasser, entgegnete er. Filzstift, Filzstift, ich brauche Filzstiftsaft, Filzstiftsaft. Filzstiftsaft? Wiederholte Nick und musste kichern. Das klingt aber nicht besonders lecker. Doch anscheinend hatten Rassinis andere Bedürfnisse als Menschen. Also legte er sein Deutschbuch vorsichtig hin und holte sein Mäppchen aus dem Schulranzen. Welche Farbe? Wollte Nick wissen und ließ ein paar seiner Stifte durch seine Finger gleiten. Egal, ich hab so großen Durst, da ist mir das völlig egal. Ich muss schnell was trinken, damit ich meine Farbe behalte, denn Farbe bedeutet Energie. Und dieses Herumwirbeln, um mich groß und klein zu machen, das ist ziemlich anstrengend. Wenn ich nicht rechtzeitig den Saft bekomme, dann werde ich immer blasser, bis du mich nicht mehr sehen kannst. Und dann werden wir auch keine gemeinsame Geschichte finden können. Nick fischte den roten Stift so schnell er konnte heraus und brachte ihn zu seinem Bett, wo Brasso sich vom Deutschbuch herunter auf Nicks Kissen gesetzt hatte. Er konnte ihn kaum sehen, denn seine Lieblingsbettwäsche mit dem blauen Meeresmotiv hatte fast die gleiche Farbe wie Brasso. Der kleine Kerl leckte sich über die Lippen, als er den Stift erblickte. Nick legte ihn vorsichtig neben Brasso auf das Kissen und zog die Kappe ab. Brasso begann daran zu schlecken wie an einem Eis. Und je mehr er an dem Stift lutschte, desto mehr änderte sich seine Farbe und er wurde lila. Denn hellblau und rot ergeben zusammen lila. Nick musste lachen. »Du kannst ja die Farbe ändern«, stellte er fest. Brasso nickte zustimmend und lutschte genüsslich weiter. Irgendwann war Brasso satt und rieb sich den Bauch, also den unteren Teil vom B. Nick fand das sehr amüsant. »Und wie geht es jetzt weiter mit uns beiden?«, fragte er. »Ich weiß nicht«, murmelte Brasso. »Also, ehrlich gesagt, habe ich in der Schule nicht immer so gut aufgepasst, als wir das beim alten Caravaggio gelernt haben. Er ist unser Chef und unser Lehrer. Von ihm lernen wir alles über euch Menschen und über die Geschichten, die ihr euch erzählt. In einem riesengroßen Buch sind alle Geschichten zusammengefasst, die wir Rassinis bereits mit euch Menschen erlebt haben. Darin steht auch geschrieben, wie man am besten vorgeht, um eine passende Geschichte zu finden. Nur weiß ich nicht mehr alles«, gestand Brasso verlegen. »Oh, das kenne ich«, sagte Nick. »Ich kann auch nicht immer aufpassen, das ist so furchtbar anstrengend. Besonders bei Frau Ehrenreich.« Brasso gähnte wieder und streckte sich. »Ich glaube, ich muss jetzt dringend schlafen.« Nuschelte er und Nick beobachtete, wie ihm langsam die Augen zufielen und er sich nicht mehr regte. Er drehte sich zur Seite und lag friedlich schlafend auf Nicks Kissen. Nick nahm seine Sachen aus dem Schulranzen und machte seine Hausaufgaben. Als er fertig war, schlief Brasso immer noch. Was sollte er jetzt mit dem kleinen Kerl machen? Er wollte sich doch mit Emir und den Mädchen auf dem Skaterplatz treffen. Nick beschloss, ihn mitzunehmen. Er holte sich in der Küche eine Brotdose mit Deckel, legte ein Taschentuch hinein und Brasso darauf. Den Deckel ließ er einen Spalt breit offen, denn er wusste nicht, ob Brasso auch Luft zum Atmen brauchte, so wie wir Menschen. Dann packte er sie in seinen kleinen Rucksack, holte sein Board aus der Garage und machte sich auf den Weg zum Skaterplatz. Schwarze Extra Power. Emir war schon dort und übte auf der kleinen Halfpipe. Nick fuhr zu ihm rüber. Vorsichtig legte er seinen Rucksack ab und dachte dabei an den schlafenden Brasso. Vielleicht war es doch keine gute Idee gewesen, ihn mit zum Skaterplatz zu nehmen. Er wollte sich kurz vergewissern, ob er noch in der Box war, und holte sie behutsam aus dem Rucksack hervor. Brazo lag noch auf dem Taschentuch und schlief tief und fest. »Wir brauchen die beiden Mädchen, um das Geheimnis der Rumpelkammer zu lüften«, sagte Emir, als Nick bei ihm angekommen war. »Und wenn was passiert«, gab Nick zu bedenken, »dann kommen wir in Teufels Küche. Vielleicht haben die zwei auch gar keine Lust mehr, wenn du ihnen die ganze Geschichte erzählt hast.« »Entweder sie helfen uns oder eben nicht. Aber sie werden uns bestimmt nicht verpetzen«, beharrte Emir. »Vielleicht kommen sie auch gar nicht«, überlegte Nick und schaute auf seine Uhr. Es war kurz nach 15 Uhr. Im nächsten Moment sah er die beiden um die Ecke kommen. Er musste lächeln, als er sie sah. Emis lange braune Haare waren zu einem Pferdeschwanz gebunden, der hin und her hüpfte, während sie auf ihn zukam. »Hey, ihr beiden Geheimniskrämer«, rief Carla fröhlich und stellte ihr Board neben Emir ab. Amy folgte ihr. Die beiden Mädchen setzten sich vor Nick und Emir auf ein paar große Steine. »Schieß los!« »Was hat es mit dem Spuk im Schulkeller auf sich?« Emir begann zu erzählen. »Nick und ich waren vor einiger Zeit unten im Keller des alten Schulgebäudes, weil wir in die Rumpelkammer reinschauen wollten. Als wir den Flur betraten, war alles stockdunkel. Es gibt überhaupt kein Licht dort unten. Die Lichtschalter, die funktionieren nicht. Wir hatten eine Taschenlampe dabei und schlichen durch die langen, dunklen Flure bis zur Tür der Rumpelkammer.« »Woher wusstet ihr, welche Tür die richtige ist?« wollte Emir wissen. »An der Tür hängt ein Schild mit der Aufschrift »Betreten verboten«. Und sie ist abgesperrt. Die anderen Räume sind nicht abgesperrt. Manche haben nicht mal mehr eine Tür. Überall lagern Sachen. Bücher, Stühle, Dokumente, alles Mögliche. Auf jeden Fall sind wir nicht weitergekommen. Und da es so dunkel und unheimlich war, haben wir aufgegeben. Aber wir haben schon oft beobachtet, wie der Hausmeister die Treppe hinunter in den Keller geht, sobald er durch die Eingangstür des alten Schulgebäudes gegangen ist. Die Tür ist aus Glas. Daher sieht man von außen die ersten Stufen der Kellertreppe, wenn man nahe genug davor steht«, erklärte Nick. »Was macht der Hausmeister da unten bei völliger Dunkelheit?« fügte er noch hinzu. Carla und Amy zuckten mit den Schultern. »Vielleicht gibt es doch irgendwo einen Lichtschalter«, meinte Amy. »Das klingt auf jeden Fall spannend«, sagte Carla und wirkte begeistert. »Findest du wirklich?«, fragte Amy und strahlte. »Habt ihr keine Angst?«, wollte er von den Mädchen wissen. »Also, ich finde das schon ziemlich unheimlich«, gestand Amy. »Aber jetzt bin ich auch irgendwie neugierig geworden. Glaubt ihr an die Gerüchte, die die Jugendlichen im Ort verbreiten?« »Naja«, antwortete Emir, »ich glaube nicht an die Geister und die Gespenster und solches Zeugs. Wenn dort Geräusche auf den Flur dringen, na, dann gibt es dafür sicher eine logische Erklärung. Ich glaube sehr wohl, dass es da unten irgendwas Interessantes zu entdecken gibt, denn sonst würde sich der Hausmeister da ja nicht so oft aufhalten. Lasst uns die Mission Rumpelkammer planen. Wir müssen diesem Geheimnis auf die Spur kommen. Was meint ihr? Seid ihr dabei?« Emir ließ seinen Blick umherschweifen. Zusammen mit Amy das Geheimnis der Rumpelkammer lüften, das klang für Nick wie ein spannender Film. Allein der Gedanke daran machte ihn ganz kribbelig. Er wäre gerne mit Amy befreundet, denn er fand sie ziemlich cool. Sie und Carla waren die einzigen Mädchen, die zum Skaterplatz kamen. Amy hatte sich sogar ein Skateboard zum Geburtstag gewünscht. Sie konnte noch nicht besonders gut fahren und Nick würde nichts lieber tun, als es ihr beizubringen. Mit Amy Board fahren und ihr Tricks zeigen, das wäre richtig toll. Doch leider traute er sich nicht, sie zu fragen, da er immer stottern musste, sobald er aufgeregt war. Erst recht, wenn sich beim Lachen diese beiden süßen Grübchen an ihren Wangen bildeten. »Und was ist jetzt mit dir, Nick? Träumst du schon wieder?« Emir zupfte Nick am Ärmel und riss ihn damit aus seinen Gedanken. »Ja, klar, ich bin dabei«, presste Nick aus sich heraus und bemerkte, dass sein Stottern wieder anfing. »Also dann, lasst uns mal festhalten. Erstens, wir denken, dass die Gerüchte mit den Geistergeräuschen völliger Blödsinn sind. Zweitens, wir wollen herausfinden, was wirklich da unten ist. Drittens, wir müssen einen Plan machen, wie wir dabei vorgehen wollen.« Emirs Augen funkelten, während er sprach. Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare, die dadurch etwas wirr von seinem Kopf abstanden. Nick fand, dass sein bester Freund wie ein zerstreuter Professor aussah und musste grinsen. »Eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit«, sagte er. »Wir müssen den Hausmeister irgendwie ablenken, den Schlüssel ergattern und dann dort reinschauen.« Die Mädchen sahen nicht besonders begeistert aus. »Den Hausmeister ablenken? Wie sollen wir das denn machen?« Ihr wollt doch nicht etwa, dass wir diesen unheimlich aussehenden Mann ansprechen? Emmy wirkte angespannt. Alle überlegten. Nick ergriff als erster das Wort. Wir müssen ihn erwischen, wenn er draußen im Gerätehaus ist. Dort, wo der Besen, der Gartenschlauch und seine Arbeitsgeräte lagern. Wenn er da drinnen ist, lässt er den Schlüssel immer außen stecken. Das habe ich schon oft beobachtet, wenn ich abends nach der Keyboard-AG nach Hause gegangen bin. Dann kehrt er den Schulhof und gießt die Pflanzenkübel. Ja, wenn er im Gerätehaus ist, müssen wir ihn irgendwie ablenken und von dort weglocken. Vielleicht könnten wir einen Unfall vortäuschen, schlug Emir vor. Zwei von uns spielen auf dem Schulhof und tun so, als hätte sich einer verletzt. Wir rufen um Hilfe und hoffen, dass der Hausmeister darauf reagiert und zu uns kommt. Sie fanden alle, dass das ein ganz guter Plan war. Zumindest fiel ihnen kein besserer ein. Es war ein Versuch wert. Carla holte ihren Block und einen Stift aus ihrer Tasche. Mission Rumpelkammer, schrieb sie in die erste Zeile und unterstrich es dick. Hast du was zu essen dabei oder bloß eine leere Box? Hörte Nick Emir sagen und drehte sich erschrocken zu ihm um. Emir hielt die Box in der Hand, in die er Brazo gelegt hatte, und war gerade dabei, diese umzudrehen, um zu demonstrieren, dass sie leer war. »Halt!« rief Nick unvermittelt und stürzte sich auf Emir, der immer Hunger hatte und ständig und überall nach Essen suchte. Nick schaute entsetzt in die Box. Sie war leer. Emir hielt das Taschentuch in der Hand und wedelte damit durch die Luft. Nick schaute sich hektisch auf den Boden um. Emir beobachtete ihn argwöhnisch. »Sag mal, was suchst du um Himmels Willen? Hast du unsichtbare Kekse dabei?« fragte er ihn schließlich. »Kann ich nicht erklären«, antwortete Nick trotzig und suchte weiter. Er konnte Brazo nirgends entdecken. »So ein Mist! Was sollte er denn jetzt tun, wenn er ihn nicht finden würde? Er konnte ihn doch nicht einfach hier auf dem Skaterplatz lassen.« »Wir helfen dir beim Suchen«, schlug Emi vor. »Sag uns einfach, was du verloren hast.« Doch Nick war nicht fähig zu antworten. Er war ganz aufgeregt und nicht imstande, einen klaren Gedanken zu fassen. »Brazo«, rief er in seiner Verzweiflung. »Brazo, kannst du mich hören?« Die Mädchen und Emir sagten kein Wort mehr. »Ich bin auf deiner Schulter«, hörte Nick Brazo sagen und stand auf. »Sehr witzig«, sagte Nick, als er ihn auf seiner Schulter entdeckte. Er klopfte sich den Staub von der Hose. Die Mädchen und Emir schauten ihn fragend an. Sie konnten Brazo also wirklich nicht sehen, dachte Nick und fragte sich, was er jetzt tun sollte. Sollte er ihnen von Brazo erzählen oder hielten sie ihn dann für völlig verrückt? »Na los, erzähl ihn von mir. Na los«, sagte Brazo, als hätte er seine Gedanken gelesen und kitzelte Nick am Hals. »Sie sind deine Freunde und ich kann ihnen beweisen, dass ich wirklich existiere. Du gibst mir das Taschentuch und ich hebe es hoch. Ich lasse es schweben und dann sehen sie, dass du sie nicht anlügst«, schlug Brazo vor. Nick überlegte. Die Situation war sowieso schon peinlich genug, also gut. Nick nahm allen Mut zusammen. Also, begann er und seufzte, denn er wusste, dass er nicht aufhören würde zu stottern. Es gibt da was, das ich euch erklären muss. Er erzählte ihnen, was am Morgen passiert war und dass Brazo jetzt gerade auf seiner Schulter saß. Er bemerkte, dass er dabei schweißnasse Hände bekam und das Stottern immer schlimmer wurde. Als er fertig war, schaute ihn Carla an, als würde sie gleich in schallendes Gelächter ausbrechen. Emi hingegen runzelte die Stirn und Emir stand der Mund offen. Eine Weile sagte niemand was. Dann nahm Nick das Taschentuch, so wie es Brazo vorgeschlagen hatte. Er nahm Brazo auf die Hand und hielt ihm das Taschentuch hin. Der kleine Kerl nahm es in beide Hände und hielt es über sich, sodass es für die anderen aussah, als würde es schweben. »Soll das jetzt ein Zaubertrick sein, oder was?«, fragte Carla und wirkte verärgert. »Zuerst heuert er uns wegen der Rumpelkammer an, und nun führst du uns hier so alberne Zaubertricks vor? Soll das etwa lustig sein?«, fragte sie und stemmte die Hände in die Hüften. »Nein, es ist die Wahrheit. Ihr müsst mir glauben«, sagte Nick verzweifelt. Carla drehte sich um und schnappte ihr Skateboard. »Komm, Emi, lass uns gehen. Die veräppeln uns hier bloß«, sagte sie und zog Emi am Arm. »Moment mal«, mischte sich Emi ein und trat einen Schritt nach vorn. »Nick ist mein bester Freund. Wenn ihm nicht irgendjemand Lügenpulver ins Essen gemischt hat, dann sagt er die Wahrheit. Ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann. Er würde mich nie und niemals anlügen. Außerdem stottert er nur, wenn er aufgeregt ist. Und anscheinend ist er momentan ziemlich aufgeregt, denn er stottert ja bei fast jedem Wort. Emir schaute besorgt auf Nicks Hand. Amy schüttelte Carla von ihrem Ärmel ab und bestand darauf zu bleiben. Brazo hatte das Taschentuch wieder abgelegt und schnaufte. Das war wohl sehr anstrengend für den kleinen Kerl. Nick sah, dass er schon wieder ganz blass wurde. »Oh nein, du brauchst Filzstiftsaft.« Brazo nickte. »Hat jemand von euch Stifte dabei oder also Filzstifte?« fragte Nick die anderen, die ihn mit großen Augen anschauten. Emir schüttelte den Kopf, aber Amy kramte einen Stift aus ihrer Jackentasche. Er war schwarz. »Farbe egal?« fragte Nick und schaute Brazo an. Dieser nickte wieder und als Nick die Kappe abnahm, lutschte er kräftig an dem schwarzen Stift. Puh, das war knapp gewesen. Nick musste zukünftig daran denken, für Brazo immer ein paar Stifte mitzunehmen. Nick erklärte den anderen die Situation. Dann beobachteten sie aufmerksam, wie die schwarze Miene immer blasser wurde. Man konnte richtig sehen, dass Brazo sie leer saugte. Und nicht nur das. Brazo wurde auf einmal immer dunkler. Das Lila wurde komplett von Schwarz überdeckt. Plötzlich fiel Nick auf, dass die drei anderen auf seine Hand starrten, als könnten sie Brazo sehen. Nick runzelte die Stirn. »Was ist mit euch? Warum starrt ihr meine Hand so an?« fragte er in die Runde, doch niemand antwortete. Nach einigen Sekunden rief Emir: »Ich kann den sehen. Diesen Dings da. Ich kann den sehen.« Er schaute Nick mit großen Augen an. »Du kannst... was?« Nick war verblüfft. Dann fiel ihm auf, dass es gar kein Filzstift, sondern ein wasserfester Markierstift war, den Emi ihm gegeben hatte. »Das ist kein Filzstift. Brazo«, sagte er entsetzt und nahm Brazo den Stift weg. Woher sollte er wissen, ob Rassinis auch Markierstifte vertragen? Er hatte Angst um seinen kleinen Freund. Brazo sah an sich herab. »Wasserfester schwarzer Stift«, seufzte er und schaute Nick unglücklich an. Die Mädchen sagten nichts. Sie starrten nur weiterhin auf Nicks Hand. Als er fragte, ob sie ihn auch sehen könnten, nickten sie bloß mit den Köpfen. »Natürlich können sie mich sehen«, sagte Brazo unglücklich. »Alle können mich jetzt sehen. Der große Caravaggio hat uns immer davor gewarnt und gesagt, egal wie durstig ihr seid, lutscht niemals an einem wasserfesten Stift. Wasserfester Stift, niemals. Und was habe ich dem Kopf getan? Jetzt können mich alle sehen und hören. Das macht mich zum Gespött aller Rassinis. Das ist echt das Oberblödeste, was einem Rassini passieren kann.« Brazo schien wirklich verzweifelt zu sein. Er schüttelte heftig den Kopf und setzte sich auf Nicks Hand. »Und wie kriegen wir dich jetzt wieder so hin, dass nur ich dich sehen kann?« fragte Nick vorsichtig. »Es geht nur mit Tintenkiller«, antwortete Brazo und machte ein Gesicht, als würde ihm gleich schlecht werden. »So schwarz wie ich bin, brauche ich mindestens 3 Portionen davon. Das Zeug schmeckt so furchtbar eklig, wenn mich schon beim bloßen Gedanken daran übel wird. Pfui! Bäh!« schimpfte er. »Tintenkiller«, Nick überlegte, »das konnte doch nicht so schwer sein.« »Ich trinke diesen eckigen, widerlich schmeckenden Tintenkillersaft und werde dadurch langsam wieder blasser, bis ich komplett unsichtbar bin. Auch du siehst mich dann erstmal nicht mehr. Damit ich wieder für dich sichtbar werde und Energie bekomme, brauche ich anschließend Filzstiftsaft. Den musst du dann schon bereitgelegt haben. Denn nach der Tintenkiller-Tour bin ich mit meinen Kräften am Ende und werde einen unbändigen Durst haben«, erklärte Brazo. »Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Das kriegen wir schon hin«, versuchte Amy, Brazo zu beruhigen. Brazo nickte zögerlich und schlüpfte in seine Box. »Lasst uns nach Hause gehen«, schlug Nick vor. »Die Planung der Mission Rumpelkammer muss bis morgen warten. Ich muss mich jetzt um Brazo kümmern.« Die anderen stimmten zu und alle machten sich auf den Heimweg. Der blöde Ball und die Brille. Nick machte es sich nach dem Abendessen in seinem Zimmer bequem. Er war total müde. Dieser Tag hatte es wirklich in sich gehabt. Brazo hingegen war noch voller Energie von dem schwarzen Markierstift. Er saß auf seinem Bauch und war noch immer rabenschwarz. denn hatte einer Rassini Markierstift getrunken, so wurde er nicht mehr von alleine blass. Auch dann nicht, wenn ihm die Energie ausging und er müde wurde. Und erst dann durfte er den Tintenkillersaft anrühren. Das schien ziemlich lange zu dauern. Nick gähnte. Du könntest dich doch mal wieder klein und wieder groß machen. Du hast das selber gesagt, dazu braucht man viel Energie. Überlegte er, doch Brazo schüttelte den Kopf. Bist du verrückt? In diesem Zustand? Dann sehen mich doch die anderen Rassinis. Sie können mich im Gegensatz zu dir nur sehen, wenn ich klein bin. Aber dass ich schwarz von Markierstift und nicht von Fettstift bin, das sehen sie sofort. Schau doch mal, wie ich aussehe. Er zeigte an sich herunter. Dann lachen sie mich aus. Es gibt nichts Peinlicheres bei uns, als Markierstift getrunken zu haben. Das geht auf keinen Fall. Ich warte lieber. Er verschränkte die Arme vor der Brust und wechselte das Thema. Was ist das eigentlich mit diesem komischen Sprechen bei dir? Also, dass du manchmal die Wörter nicht richtig sagen kannst, wollte er auf einmal wissen. Meinst du das, Stottern? Fragte Nick. Natürlich wusste er, dass Brazo das Stottern meinte. Aber das war nicht sein Lieblingsthema, darüber sprach er nicht gerne. Noch nicht einmal mit seiner Mutter, und mit der konnte er ansonsten wirklich über alles reden. Nick seufzte. Ich stottere immer dann, wenn ich nervös bin oder wenn ich mich über irgendwas aufrege. Brazo schaute ihn neugierig an. Und wann hat das angefangen? Als wir in der ersten Klasse waren. Da hat mir der fiese Tom mit einem Ball die Brille von der Nase geschossen. Und zwar mit voller Absicht. Anschließend hat er sich darüber lustig gemacht, obwohl meine Nase geblutet hat und ich einen Splitter im Auge hatte. Willi und Tom haben mich ausgelacht. Als gäbe es nichts Lustigeres auf diesem Planeten. Dann kam Frau Ehrenreich und wollte wissen, was passiert ist. Nick machte eine Pause. Brazo ergriff das Wort. Lass mich raten. Tom hat sie angelogen. Ja, antwortete Nick. Tom hat gelogen und behauptet, ich wäre in ihn hineingerannt. Ich wollte ihr erklären, dass er mich als blöden Brillenaffen beschimpft hat und dann mit dem Ball meine Brille von der Nase geschossen hat. Aber in dem Satz waren so viele Wörter mit B. Bei jedem dieser Wörter habe ich angefangen zu stottern. Ich war danach fix und fertig. So schlimm, dass ich ab diesem Tag alle Wörter, die mit B anfangen, nicht mehr richtig sprechen konnte. Dann fing ich auch bei den anderen Wörtern an zu stottern. Na, dann ist ja vielleicht kein Zufall, dass du ausgerechnet mich, also ein B, sehen kannst, rief Brazo und stand auf. Nick überlegte, vielleicht hat er recht. Ich werde dir dabei helfen, dass das Stottern aufhört. Besprochen, fuhr Brazo fort und streckte Nick seine kleine Hand entgegen. Und wie willst du das anstellen? Fragte Nick verdutzt. Also, erstmal müssen wir die Wurzel des Übels anpacken. Der Rest erledigt sich dann meistens von ganz alleine. Brazo kratzte sich am Kopf. Nick verstand nicht, was er damit sagen wollte. Und wenn nicht, dann habe ich noch ein paar Tricks auf Lager. Er grinste sein breitestes Grinsen und Nicks Mundwinkel zogen sich automatisch nach oben, denn Brazos Grinsen war sehr ansteckend. Morgen. Ja, morgen nimmst du mich mit zur Schule. Dann werde ich diesen Tom unter die Lupe nehmen. Dann sehen wir weiter. Brazo klang sehr entschlossen. Und jetzt schlag endlich ein oder vertraust du mir nicht? Nick streckte Brazo seine Hand entgegen, die so viel größer war, dass er sich vorkam wie ein Riese. Okidoki, sagte er zu seinem kleinen Freund und war sehr gespannt darauf, was dieser vorhatte. Bunt wie ein Regenbogen. Brazo hatte die halbe Nacht nicht geschlafen. Doch endlich, als die Sonne wieder am Aufgehen war, gingen ihm die Kräfte aus und er konnte vor der Schule eine Portion Tintenkiller trinken. Er wurde dadurch erheblich blasser und das war gut so, damit er nicht mehr für alle sichtbar war. Das Problem war nur, dass auch Nick ihn fast nicht mehr sehen konnte. Brazo sah jetzt aus, als wäre er aus Glas. Nick konnte ihn nur noch erahnen. Er packte ihn in sein Mäppchen und ließ es einen minimalen Spalt breit offen, sodass Brazo in der Schule selbstständig heraus und wieder hinein konnte. »Pass bloß auf, dass dich keiner sieht«, ermahnte er ihn, bevor sie losgingen. Nick wollte sich in der Schule konzentrieren und nicht zu oft an Brazo denken. »Nick, kannst du bitte das erste Kapitel des neuen Buches vorlesen?«, fragte Frau Ehrenreich während der Deutschstunde. Es lautete »Die Burg im Mittelalter«. Schon wieder ein Wort mit B. Das konnte ja heiter werden, dachte Nick und seufzte. Doch plötzlich musste er kichern. Nick Nostermann, was ist so komisch, wenn ich fragen darf? Frau Ehrenreich und ihre Sirenenstimme kamen ein Stück auf ihn zu. Mein Ohr juckt, sagte Nick, und es war keine Lüge. Sein Ohr kitzelte dermaßen, dass er sich kaum beherrschen konnte. Er kratzte sich mit dem Finger im Ohr. Auf einmal war das Kitzeln weg und er versuchte, sich auf den Text zu konzentrieren. Das, begann er, doch gerade als er mit dem nächsten Wort anfangen wollte, begann es wieder zu kitzeln. Burgleben im Mittelalter war anders, als es sich die meisten Kinder der heutigen Zeit vorstellen, las er, während es in seinem Ohr fürchterlich kitzelte, und er merkte erst, als der Satz zu Ende war, dass er überhaupt nicht gestottert hatte. Er zog die Augenbrauen hoch und schaute kurz von seinem Buch auf. Tom, der sich umgedreht hatte, hörte auf zu grinsen und drehte sich wieder nach vorne. Das Kitzeln war nicht mehr zu spüren. Er las weiter. Bei jedem schwierigen Wort kitzelte es wieder in seinem Ohr. Nick wusste längst, dass Brazzo dahinter stecken musste, und es half. Er hatte nur ein einziges Mal während dem gesamten Text gestottert. Auch Frau Ehrenreich war überrascht. »Sehr gut, Nick. Das Lesen wird immer besser. Dein Stottern war heute fast nicht mehr zu hören. Kommen wir zu einer Folie, die ich zum Thema Burgen mitgebracht habe.« Hier seht ihr den Aufbau einer mittelalterlichen Burg. Sie schaltete den Projektor an und zeigte auf die Folie. Tom, lies uns doch bitte mal die einzelnen Elemente vor. Tom beugte sich nach vorne. Burgtor, Burgmauer, Burggraben, nein, Bergfried. Immer wieder machte er Pausen und stotterte. Er las langsam und unsicher und rutschte nervös auf seinem Stuhl hin und her. Nick fragte sich, ob Brazzo dahinter steckte. Er hoffte, dass ihn der kleine Kerl keinen Ärger einhandeln würde. Frau Ehrenreich schaute ungläubig zu Tom. »Tom, machst du dich jetzt hier vor der ganzen Klasse zum Affen, oder was soll das werden?« hallte ihre Stimme wie eine Sirene durch das Klassenzimmer. Doch Tom antwortete ihr nicht. Er saß auf seinem Stuhl und sah auf einmal aus, als würde er gleich in Tränen ausbrechen. Nick war froh, als es Zeit für die große Pause war. »Hallo, ihr beiden. Wie geht es, Brazzo?« wollte Emi wissen, als sie zusammen mit Carla bei Nick und Emi angekommen waren. »Gut. Er hat vor der Stunde meinen Tintenkiller leer getrunken und sieht jetzt etwas merkwürdig aus. Fast durchsichtig. Aber man kann ihn noch sehen, so als wäre er aus Glas.« Nick sprach leise und vorsichtig, denn außer seinen Freunden sollte niemand mithören. »Er hat mir vorhin im Unterricht geholfen. Er saß in meinem Ohr. Immer wenn ein schwieriges Wort kam, hat er mich gekitzelt. So musste ich gar nicht stottern.« Die anderen waren begeistert. »Cool«, sagte Emir. »Ich hab mich schon gefragt, was mit dir los ist, als du fehlerfrei vorgelesen hast.« »Also, ich finde Stottern gar nicht so schlimm«, sagte Emi. »Schlimm ist nur, wenn sich jemand darüber lustig macht.« »Ja, und der Meister im drüber lustig machen ist heute in der Deutschstunde fast in Tränen ausgebrochen«, sagte Emi vergnügt und biss in sein Käsebrot. Als hätten sie es gehört, kamen Tom und Willi um die Ecke. Tom sah verärgert aus und Nick ahnte schon, dass das nichts Gutes zu bedeuten hatte. »Ey, Nostermann, hast du was mit meinem Stottern zu tun? Du und dein Freund der Brillenaffe?« fragte Tom und zeigte auf Nick und Emir. Im nächsten Moment kam der Hausmeister um die Ecke geschlurft, wie immer mit seinem langen Mantel, die Mütze tief ins Gesicht gezogen und mit klapperndem Schlüsselbund. Tom und Willi machten sich aus dem Staub, während Nick und seine Freunde ihn genau beobachteten. Als er an ihnen vorbeiging, blickte er kurz in ihre Richtung. Nick lief ein kalter Schauer über den Rücken. Die Freunde beobachteten, wie dieser seltsam aussehende Mann wieder im alten Schulgebäude verschwand. »Was wird aus der Sache mit der Rumpelkammer?«, fragte Carla. »Sollen wir uns heute Nachmittag wieder auf dem Skaterplatz treffen?« »Ja, unbedingt«, antwortete Nick. Sie einigten sich auf ein Treffen um 3 Uhr am Nachmittag. In der letzten Stunde hatten Nick und Emir das Fach Kunst und Werken bei Herrn Woll. »Guten Tag, Klasse 4a«, begrüßte sie Herr Woll und teilte Blätter mit verschiedenen Motiven aus. »Die Bilder sollen euch heute als Vorlage dienen. Immer 3 von euch bilden eine Gruppe und arbeiten zusammen.« Es folgte allgemeines Gemurmel. »In der Gruppe werdet ihr das Bild abzeichnen. Einer mit Wasserfarbe, einer mit Filzstiften und einer mit Wachsmalstiften. Wir wollen später sehen, für welches Motiv sich welche Stifte am besten eignen. Klar soweit. Herr Woll schaute erwartungsvoll in die Klasse. Kann ich einfach alles schwarz anmalen? Fragte Tom und grinste breit. Ich hasse bunte Farben, fügte er noch hinzu und verzog das Gesicht, als hätte er in eine saure Zitrone gebissen. Tom konnte es einfach nicht lassen. Immer musste er einen blöden Kommentar abgeben. Anscheinend hatte er sich schon wieder bestens von der ersten Stunde erholt. Nick fand die Idee sehr spannend. Er zeichnete gerne und der Unterricht bei Herrn Woll war immer sehr abwechslungsreich. Seine Gruppe hatte als Motiv einen Nachthimmel mit Sternen und Mond bekommen. Nick versuchte es mit Wasserfarbe. Emir hingegen packte seine Filzstifte aus. Nick war ganz und gar auf das Bild konzentriert und dachte ausnahmsweise nicht an Brasso. Auf einmal gab es in der ersten Reihe lautes Gemurmel, anscheinend ein Streit zwischen Tom und Willi. Nick konnte sich gar nicht mehr auf sein Bild konzentrieren, denn die beiden wurden immer lauter. »Dann gib doch wenigstens zu, dass du's warst«, schrie Tom lauthals und hielt Willi ein paar seiner Filzstifte vor die Nase. »Nein«, rief Willi, »wie soll ich das denn gemacht haben?« Herr Woll lief zu den beiden hin. »Was ist denn los bei euch beiden?«, fragte er Tom und Willi. »Na, meine Filzstifte, die malen alle nicht mehr. Und vorhin ging schon mein Tintenkiller nicht mehr. Irgendjemand manipulierte meine Sachen«, fauchte Tom und schaute Willi wütend von der Seite an. »Typisch Tom«, dachte Nick. Er brauchte immer einen Schuldigen. »Vielleicht hast du die Stifte zu lange offen liegen lassen«, überlegte Herr Woll und probierte die Stifte nacheinander aus. Sie malten alle nicht mehr. »Meine Filzstifte gehen auch nicht mehr«, rief da plötzlich Emma aus der letzten Reihe. »Und meine auch nicht«, riefen immer mehr Kinder. Es war unruhig in der Klasse geworden. »Okay, okay, also hört mal alle her«, sagte Herr Woll laut und deutlich und klatschte dabei in die Hände. »Jeder malt jetzt mit den Stiften, die noch funktionieren. Und jetzt herrscht Ruhe, bitte.« Nick und Emir schauten sich an und grinsten. »Brasso?«, flüsterte Emir. Nick zuckte mit den Schultern und musste sich beherrschen, um nicht laut loszupusten. »Werden wir wohl erst später erfahren«, antwortete er und bemerkte plötzlich etwas an seinem linken Ärmel. Es war Brasso. Er war kunterbunt. Sein Kopf war blau, seine Haare rot, der untere Teil von ihm hatte eine seltsame Farbkombination und seine Arme und Beine waren gelb. Nick staunte nicht schlecht, als er ihn sah. Zu Hause konnte Nick es kaum abwarten, mit Brasso zu sprechen. Wieder aß er in Windeseile seinen Teller leer. Sehr zum Erstaunen seiner Mutter, denn es gab Kartoffeln mit Rührei und Spinat. Er ignorierte den Geschmack des grünen Gemüses auf seiner Zunge, denn er musste so schnell wie möglich in sein Zimmer. »Brasso?« Nick setzte sich an seinen Schreibtisch, öffnete seinen Schulranzen und spähte hinein. »Stets zu Diensten«, rief es ihm entgegen und Brasso kam herausgewirbelt. Er wirbelte so schnell durchs Zimmer, dass Nick ihm mit den Augen kaum folgen konnte. Meine, war das lecker«, schwärmte der kleine Kerl. »Ein richtiger Festschmaus. Filzstift in allen Farben, einfach so gut.« Brasso leckte sich über die Lippen und wirbelte auf Nicks Schoß. Er war immer noch kunterbunt. »Das kannst du jetzt aber nicht jeden Tag so machen«, sagte Nick und bemühte sich um einen strengen Ton. »Sonst gibt's Ärger, verstehst du?« Er schaute den kleinen Kerl an. »Keine Sorge. Das war eine einmalige Sache. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nach der Tintenkiller-Tour einen unbändigen Durst haben werde. Ich konnte mich kaum bremsen, aber ich hab zuerst Toms Stifte leer getrunken. Das war doch bestimmt in deinem Sinne, oder?« Brasso grinste. »Ja, da hast du recht. Sag mal, was hast du heute Morgen bei Frau Ehrenreich gemacht? Bei mir war das Stottern weg. Aber Tom?« Nick schaute seinen kleinen Freund erstaunt an. »Ja, das war ich ganz genau«, antwortete dieser, »aber ich musste gar nicht so viel machen, denn dieser Tom ist fast so blind wie ein Maulwurf.« Brasso hörte endlich auf herumzuwirbeln und setzte sich auf Nicks Arm. Nick konnte ihm nicht folgen. »Tom ist fast so blind wie ein Maulwurf? Wie kommst du denn darauf?«, wollte er wissen. »Hast du noch nie gesehen, wie er die Augen zukneift, wenn er was an der Tafel oder am Projektor vorlesen muss? Und das, obwohl er in der ersten Reihe sitzt?« Brasso zog seine kleinen Augenbrauen hoch. »Ehrlich gesagt, nein«, antwortete Nick. Brasso fuhr fort. »Und dass er mit seinem Oberkörper, so weit es geht, nach vorne rückt, ist dir dann wohl auch noch nie aufgefallen?« Nick schüttelte den Kopf. »Egal, Dafür hast du jetzt mich und ich könnte wetten, dass der fiese Tom meine Brille braucht. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das genau herausfinden kann. Und hast du schon eine Idee? Wollte Nick wissen. Brasso wirbelte von Nicks Arm auf sein Bein hinunter und setzte sich hin. Er kratzte sich am Kinn. Wir Arassinis sind Meister in Buchstaben manipulieren. Das wird mich viel Energie kosten. Du musst morgen viele Filzstifte mit zur Schule nehmen. Und was genau hast du vor? Fragte Nick. Großes Rassini-Geheimnis. Und jetzt ist es Zeit für meinen Mittagsschlaf. Bei uns Rassinis ist nichts so wichtig wie der Mittagsschlaf. Danach fühlt man sich ja wie neugeboren. Gibst du mir bitte meine Box? Nick grinste und holte die Plastikbox, der er Brasso nachmittags immer transportierte. Er schien sich darin wohlzufühlen. Als er sie öffnete, schlüpfte Brasso hinein und kuschelte sich in das Taschentuch. Er gähnte. Nick legte die Box zur Seite und fing mit den Hausaufgaben an. Er wollte keine Zeit verlieren, denn später traf er sich mit seinen Freunden auf dem Skaterplatz. Vor Aufregung ganz rot. »Lass uns die Operation Rumpelkammer planen«, sagte Emir und biss in einen Keks. Diesmal hatte er sich selbst etwas zum Essen von zu Hause mitgebracht. Carla holte ihr Notizbuch heraus. »Wir schreiben alles auf, damit wir nichts vergessen«, sagte sie und kramte einen Kugelschreiber aus ihrer Tasche. »Morgen ist Donnerstag. Wenn Nick mit seiner Keyboard-AG fertig ist, geht's los«, begann Emir. »Wir drei anderen verstecken uns seitlich im Schulgebäude hinter den Hecken und passen auf, wann der Hausmeister die Tür zum Gerätehaus aufsperrt.« »Hoffentlich lässt er den Schlüssel außen stecken, sonst haben wir keine Chance«, meinte Emi. »Wir müssen uns auf jeden Fall aufteilen. Immer ein Mädchen mit einem Jungen«, warf Carla ein. »Sonst mache ich nicht mit.« Nick stimmte ihr zu. »Auf jeden Fall. Wir lassen euch nicht mit dem Hausmeister alleine. Keine Sorge.« »Also gut«, sagte Emi. »Emi, geht mit Nick und du kommst mit mir«, sagte er und schaute Carla an. »Was ist euch lieber, den Hausmeister ablenken oder hinunter in den Keller gehen?«, fragte er an die beiden anderen gerichtet. Nick schaute Emi an. »Also, mir ist es egal, solange du bei mir bleibst«, sagte Emi und lächelte ihn an, sodass er leicht errötete. »Mir auch«, sagte Nick und bemerkte, dass sein Stottern wieder anfing. Emi sprach weiter. »Carla und ich spielen Fußball. Am besten in kurzer Entfernung zum Gerätehaus. So, dass der Hausmeister uns hören kann.« Er kritzelte eine Skizze in Carlas Buch. »Sobald er dann mit seiner Arbeit begonnen hat, täuschen wir einen Unfall vor. Ich habe zu Hause schon was vorbereitet«, sagte Emir und holte ein Fläschchen aus seinem Rucksack. Darin befand sich rote Flüssigkeit, die aussah wie Blut. Er schwenkte es hin und her. »Was ist das denn? Doch nicht etwa echtes Blut?«, fragte Emir erschrocken. »Nein, keine Sorge«, beruhigte sie Emir. »Das ist Ketchup mit einem Schuss Kirschsaft und ein kleines bisschen Himbeersirup. Alles gut durchgeschüttelt.« »Sieht ziemlich echt aus«, musste Nick zugeben und Emir nickte zufrieden. »Damit schmieren wir Carlas Fuß ein. Dann sieht es aus, als würde sie bluten. Als nächstes schreien wir um Hilfe. Sobald der Hausmeister sich vom Gerätehaus entfernt, müsst ihr beiden den Schlüssel aus dem Schloss nehmen und so schnell und unauffällig wie möglich zum alten Schulgebäude rennen.« Emir zeigte in Richtung des alten Schulgebäudes. Alle nickten zustimmend. »Nick, du bringst eine Taschenlampe mit.« »Hoffentlich funktioniert unser Plan«, meinte Carla. »Was machen wir, wenn was schief geht oder wenn er euch erwischt?«, fragte Emi. »Oder vielleicht hört er schlecht und bemerkt unsere Hilferufe nicht«, warf Carla ein. Die beiden Mädchen schauten unsicher von Nick zu Emir. »Das wird schon klappen. Wir müssen fest daran glauben, dass es so funktionieren kann und dann wird es das auch. Ansonsten tritt Plan B in Kraft, den wir aber erst planen, wenn Plan A in die Hose gegangen ist«, antwortete Nick und zeigte dabei auf seinen Hintern. Carla und Emi mussten lachen. »Wir müssen auf jeden Fall zusammenhalten, auch wenn etwas schief geht und wir Ärger bekommen. Ehrenwort drauf?«, sagte Emi und streckte ihren Arm aus. Die anderen legten ihre Hände darauf. »Ein wenig Angst habe ich schon«, gab Emi zu. »Vor allem vor dem unheimlichen Hausmeister«, gestand sie und seufzte. »Jetzt lass uns endlich Skateboard fahren, bevor wir nach Hause müssen«, schlug Emir vor. »Super Idee«, meinte Emi. »Ich würde es gerne so gut können wie ihr beide.« Wieder schaute sie Nick an und er spürte, dass er rot wurde. »Willst du es mir beibringen?« sagte Emi zu ihm und kam näher. Sein Erröten schien sie nicht weiter zu stören. »Ja, klar, mache ich«, stammelte Nick und versuchte, seine Aufregung zu verbergen. »Ich glaube, er mag dich«, flüsterte Carla in Emis Ohr, sodass es auch Nick hören konnte. Schließlich wurde Emi auch rot im Gesicht. Als sie Nick anschaute, mussten beide lachen. Emir düste mit Carla davon und Nick hatte endlich Gelegenheit, Emi ein paar Tricks mit dem Board zu zeigen. »Bin ich eigentlich auch dabei bei der Mission Rumpelkammer?« fragte Brazo am Abend, als sie in Nicks Zimmer saßen. Brazo wirbelte zwischen den Filzstiften umher, die Nick noch auf dem Heimweg vom Skaterplatz im Supermarkt gekauft hatte. Ihm gingen einige Gedanken durch den Kopf. Sollte er Brazo mitnehmen? Wäre das nicht zu gefährlich? »Was, wenn ich dich verliere?« gab er zu bedenken, doch Brazo schüttelte den Kopf. »Ich bleibe auf deiner Schulter. Ich halte mich fest. Ist kein Problem. Vielleicht braucht ihr meine Hilfe?« Brazo ließ nicht locker. »Ich will dich nicht in Gefahr bringen«, sagte Nick ruhig und hoffte, dass er ihn damit überzeugen konnte. Doch Brazo bestand darauf, mitzukommen. Nick hatte keine Chance, denn Brazo war so schnell, dass er ihn sowieso nicht aufhalten konnte. Puterroter Tom. Als Nick am nächsten Morgen in der Schule saß, konnte er sich kaum konzentrieren. Entweder musste er an die Mission Rumpelgammer denken oder er grübelte darüber nach, was Brazo mit Tom vorhatte. In der Deutschstunde teilte Frau Ehrenreich ein Arbeitsblatt über das Burgleben im Mittelalter aus. »Tom, würdest du bitte den ersten Abschnitt lesen?« forderte sie ihn auf. Nick wurde immer nervöser. Tom schaute lange auf sein Blatt, bevor er zu lesen begann. »Das Burgleben im Mittelalter in Frau Ehrenreich, ist das bei allen so klein gedruckt? Ich kann überhaupt nicht richtig die Buchstaben erkennen.« Tom schaute von seinem Blatt auf und rieb sich die Stirn. »Es sieht auch irgendwie aus, als würden die Buchstaben ständig im Blatt tauschen«, fuhr er schließlich fort. Einige Mädchen kicherten und auch Willi begann zu lachen. »Ruhe, bitte«, ermahnte Frau Ehrenreich die Klasse und schaute Tom an. »Würdest du dich jetzt bitte zusammenreißen?« Tom schaute wieder auf sein Blatt und versuchte weiterzulesen, doch er stotterte nur so vor sich hin. Er las keinen einzigen Satz zusammenhängend vor. Nick zwinkerte Emir zu. Er wusste, dass Brazo dahinter steckte. Frau Ehrenreich stemmte die Hände in die Hüfte. »Also, Tom, entweder hältst du mich hier zum Narren oder du musst wirklich zum Augenarzt.« Sie kritzelte sich eine Notiz in ein kleines Heft, dann zeigte sie auf Nick. »Nick, du übernimmst bitte, der nächste Abschnitt gehört dir.« Nick hatte Angst, dass das Stottern wieder anfangen würde, aber schließlich bemerkte er ein Kitzeln im Ohr und wusste sofort, dass er es ohne Schwierigkeiten schaffen konnte. Und so war es auch. Er las den gesamten Abschnitt flüssig und ohne Stottern, selbst die Wörter mit B waren kein Problem. »Danke, Brazo«, flüsterte er in Richtung seiner linken Schulter, als er fertig war. Er legte ein paar Filzstifte offen auf den Tisch, damit Brazo etwas trinken konnte. Nach der fünften Stunde trafen sich Nick und Emir mit Carla und Amy vor der Schule. Heute war es soweit. Die Mission Rumpelkammer sollte endlich beginnen. Emir faltete einen Plan auseinander, auf dem die gesamte Schule und der Schulhof zu sehen waren. Er hatte die Mission Rumpelkammer eingezeichnet. »Wenn Nick aus der Keyboard AG kommt, geht es los«, sagte Emir. »Amy, Carla und ich halten uns hinter der Hecke versteckt, bis du hier bist«, er zeigte auf Nick. »Ich bringe meinen Fußball und das selbstgemixte Blut mit. Wir beide fangen an zu kicken. Ungefähr hier«, er zeigte auf den Plan und richtete sich an Nick und Amy. »Ihr beide haltet euch hier versteckt. Die Hecke ist an dieser Stelle so tief, dass der Hausmeister euch nur schwer entdecken kann. Wenn er mit seiner Arbeit begonnen hat, täuschen wir den Unfall vor.« »Und wenn er den Schlüssel dieses Mal nicht stecken lässt?«, fragte Carla. »Dann brechen wir ab und planen einen neuen Versuch«, antwortete Emir. »Wofür plant ihr einen neuen Versuch?«, fragte da plötzlich jemand von der Seite. Die vier hatten überhaupt nicht bemerkt, dass Tom neben ihnen stand. Er machte eine Kaugummiblase und schaute auf den Plan in Emirs Hand. »Und was ist das hier für eine Skizze? Was heckt der aus?« Tom riss Emir unvermittelt das Blatt aus der Hand und wedelte damit hin und her. »Ey, was soll denn das? schrie Emir und versuchte, den Plan zurückzuholen, doch Tom lief einfach los. Nick rannte so schnell wie möglich hinter ihm her, doch er konnte ihn einfach nicht einholen. Er jagte ihn quer über den Schulhof und war schon völlig außer Puste, als Tom plötzlich anfing zu niesen. Er nieste mehrfach hintereinander, kam dabei aus dem Tritt, stolperte und fiel zu Boden. Nick nutzte die Gelegenheit, beugte sich nach unten und hielt ihn mit beiden Händen fest, so gut er konnte, damit er nicht wieder aufstehen konnte. Emir, der ihm dicht auf den Fersen war, riss Tom den Plan aus der Hand und keuchte. »Du Bananenaffe!« schrie Tom und rang nach Luft, dann kratzte er sich an der Nase. Nick stand auf, schließlich kamen auch Carla und Emi bei ihnen an. Tom fing wieder an zu niesen, auf ein lautes »Hatschi« folgten noch weitere, immer heftiger und lauter. Es hörte überhaupt nicht mehr auf. Tom kam nur mühsam auf die Beine, sein Kopf war puterrot und er war völlig außer Atem. Seine Nase tropfte. Nick und die anderen mussten lachen. Da sah Nick den kleinen Wirbel neben sich und wusste sofort, was passiert war. »Brazo, du bist unmöglich«, sagte er in Richtung des Wirbels, der sich seiner Jackentasche näherte. Das war ja gerade noch mal gut gegangen. »Ich hab dir doch schon gesagt, dass ihr mich braucht bei der Mission Rumpelkammer«, flüsterte Brazo in Nicks Ohr. Zu Hause angekommen gab es Nicks Lieblingsessen Spaghetti Bolognese und dazu ganz viel Käse. Doch er hatte überhaupt keinen Appetit, da er die ganze Zeit nur an die Mission Rumpelkammer dachte, die jetzt kurz bevorstand. Seine Mutter wunderte sich, dass er sein Essen kaum anrührte, wo er doch die letzten Tage sogar seine Suppe und das Gemüse aufgegessen hatte. Am Nachmittag wollte Nick noch Keyboard üben, denn das hatte er in den letzten Tagen sehr vernachlässigt. Aber er konnte sich nicht konzentrieren. Er saß in seinem Zimmer, während Brazo seinen Mittagsschlaf machte und versuchte wenigstens seine Hausaufgaben zu erledigen. Aber selbst das war sehr mühsam. Jetzt musste er nur noch die Keyboard-AG hinter sich bringen, auf die er sich immer riesig freute. Heute war er froh, als sie vorbei war und dass sein Keyboard-Lehrer ihm nicht den Kopf abgerissen hatte. Er war einfach nicht bei der Sache. Schwarz wie die Nacht. Nach der Keyboard-AG lief Nick zum Schulhof. Er bewegte sich langsam vorwärts. Brazo saß auf seiner Schulter. Er sang ihm leise ins Ohr und das beruhigte etwas, denn Nick war so furchtbar aufgeregt, dass ihm schon ganz schlecht war. Als er um die Ecke bog, sah er, dass das kleine Gerätehaus bereits offen stand. Er konnte nicht erkennen, ob der Schlüsselbund im Schloss hing, denn die Tür stand ganz weit offen und war nach hinten gegen die Mauer des Häuschens gelehnt. Nick blieb kurz stehen, um in Richtung der großen Hecke zu schauen, die den Schulhof auf der anderen Seite umschloss. Er konnte die anderen drei noch nicht erkennen. Langsam und leise schlich er weiter. Es verunsicherte ihn, dass er den Hausmeister nirgends sehen konnte. Er beschloss zu warten, bis er ihn entdecken würde und nahm seinen Rucksack ab. »Brazo, willst du nicht lieber in meinen Rucksack?« Doch der kleine Kerl schüttelte den Kopf. »Ich verschwinde in deinem Rucksack oder in deinen Hosentaschen, wenn ich müde werde. Achte einfach nicht auf mich.« Nach ein paar Minuten, die sich anfühlten wie eine halbe Ewigkeit, kam der Hausmeister langsam um die Ecke geschlurft. Er hatte den Besen in der Hand und fing an zu fegen. Nick konnte sein Herz schlagen hören, so aufgeregt war er mittlerweile. Während er sich näherte, versuchte er hinter die Tür des Gerätehauses zu spähen, doch er konnte nicht sehen, ob der Schlüssel steckte. »Mist«, dachte er, aber es half alles nichts. Er musste zu den anderen. Da meldete sich Brazo zu Wort. »Keine Sorge, der Schlüssel steckt.« »Das konntest du sehen?« fragte Nick erstaunt. »Klaro«, antwortete der kleine Kerl und zwinkerte ihm zu. »Was denkst du, wofür ich eine Brille trage?« »Gut«, antwortete Nick, »aber willst du nicht lieber mal in meiner Tasche verschwinden?« »Nein, ich will bereit sein, falls ihr mich braucht.« Er schaute ihn nachdenklich an. »Weißt du, ich glaube, das hier ist meine, also besser gesagt, unsere Geschichte. Ich werde darin eine Rolle spielen. Nur welche? Das weiß ich noch nicht genau.« Brazo zuckte mit den Schultern. Nick seufzte. Als sie die Hecke fast erreicht hatten, konnte Nick endlich die anderen dahinter ausmachen. Emir winkte ihn mit einer Hand zu sich heran. »Kannst du sehen, was er macht?« flüsterte Emir. »Wir können durch diese dicken Zweige und die vielen Blätter nämlich überhaupt nichts erkennen.« Nick duckte sich hinter den großen Büschen, obwohl diese deutlich höher waren, als er wohl jemals sein würde. »Er fegt da hinten.« Nick deutete in die Richtung, in der er den Hausmeister gesehen hatte. »Okay, Dann geht's jetzt los, sagte Emir und stand auf. Alle vier legten die Hände aufeinander. Seid ihr bereit? Fragte Emir. Ja, antworteten die anderen nacheinander. Hast du die Taschenlampe? Fragte Emi, und als Nick sie anschaute, sah sie etwas blass aus. Ja, hab ich. Alles okay mit dir? Flüsterte Nick ihr zu. Sie nickte mit dem Kopf und ergriff seine Hand. Emir schlich sich mit Carla an der Hecke vorbei und hoch zur Straße. Nick und Emi blieben hinter dem Gebüsch. Sie konnten von dort aus beobachten, wie ihre beiden Freunde mit dem Fußballspielen loslegten. »Wir müssen ein Stück zur Seite«, sagte Nick zu Emi. »Da kann man in die Büsche hineinkriechen und dann können wir vielleicht nachsehen, wo der Hausmeister ist.« Er hielt sie immer noch an der Hand fest und sie folgte ihm in das Innere der Hecke. Sie konnten den Hausmeister nirgends ausmachen. Daher warteten sie und horchten, doch es waren nur Emi und Carla beim Fußballspielen zu hören. »Da«, sagte Emi und deutete auf das Gerätehaus. Der Hausmeister kam heraus und hatte den Gartenschlauch in der Hand. Er spritzte damit den Schulhof ab und richtete seinen Strahl auch in Richtung der großen Hecke. Nick hielt Emis Hand ganz fest und mit der anderen bedeutete er ihr, ruhig zu bleiben, denn der Wasserstrahl kam verdächtig nahe. Er wollte nicht, dass der Hausmeister sie entdeckte, wenn sie sich bewegten. Im Inneren war das Geäst ziemlich dicht, aber das Wasser fand seinen Weg hindurch und langsam aber sicher wurden die beiden immer nasser. Brazo, der immer noch auf Nicks Schulter saß, wirbelte in Richtung seiner Hosentasche und schlüpfte hinein. »Die Rassinis mögen anscheinend kein Wasser«, dachte Nick und musste grinsen. Er drehte den Rücken in Richtung Wasserstrahl und hielt die Arme über Emi, damit sie nicht so viel Wasser abbekam. Beide blieben mucksmäuschenstill, damit die Mission Rumpelkammer nicht in Gefahr war. Als der Wasserstrahl nachließ, erschrak Nick zuerst über den Hilferuf, doch dann war ihm klar, dass die Mission Rumpelkammer jetzt begonnen hatte. Carla hatte um Hilfe gerufen. Darauf folgte noch ein zweites langgezogenes »Hilfe« und dann ein Aufschrei wie vor Schmerz. Das Wasser war abgedreht worden. Nick und Emi bogen ein paar Zweige zur Seite, damit sie hinausschauen konnten. Sie hörten, wie sich Schritte entfernten. Der Hausmeister schien tatsächlich in Richtung des vorgetäuschten Unfalls zu gehen. »Bist du bereit?« flüsterte Nick. Emi nickte. Dann ließ Nick sie los und rannte so schnell er konnte zum Gerätehaus. Er versteckte sich dahinter und schlich sich langsam zur Tür. Der große Schlüsselbund steckte und er konnte ihn ohne Probleme abziehen. Er schaute in Richtung Emir und Carla. Der Hausmeister hatte ihm den Rücken zugedreht und beugte sich über Carlas Bein. Nick machte sich auf den Rückweg. Als er an der Hecke vorbeilief, kam Emi zu ihm heraus und sie rannten beide hinüber zum alten Schulgebäude. Nick hielt den Schlüsselbund ganz fest unter seinem T-Shirt und dicht an seinem Bauch gedrückt, damit er nicht klapperte. Die Eingangstür zum alten Schulgebäude war abgesperrt. Doch Nick wusste, dass der größte Schlüssel der passende war, weil er den Hausmeister schon oft beim Aufschließen beobachtet hatte. Die beiden konnten problemlos in den Flur treten. »Ganz schön kühl und dunkel hier«, flüsterte Emi und schlang die Arme um ihren Körper. Ihre Haare waren nass und hingen etwas strähnig in ihr Gesicht. »Komm, wir müssen da rüber, zur Treppe«, sagte Nick und nahm sie wieder bei der Hand. Er holte seine Taschenlampe hervor. Alles musste jetzt schnell gehen, damit sie der Hausmeister nicht erwischen würde. Sie schlichen zuerst ein Stück die Treppenstufen hinab, bevor Nick die Lampe einschaltete. Er leuchtete den dunklen Treppenabgang entlang. Unten angekommen war ein langer Gang vor ihnen. »So groß sieht es von außen gar nicht aus«, sagte Emi, sie erschrak, denn ihre Stimme hallte den langen Flur entlang. »Ganz schön gespenstisch hier unten«, erwiderte Nick. Sie gingen weiter und kamen an offenstehenden Türen vorbei, die in verschiedene Zimmer führten. Manche Zimmer standen leer, in einigen waren Kisten gestapelt, Regale hingen an den Wänden, die mit Büchern und Ordnern gefüllt waren. »Sieh dir das ganze Gerümpel an, ob das noch jemand braucht?« Nick deutete in einen überfüllten Raum. Sie gingen hinein. Es war wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Neben alten Stühlen und Tischen hingen vergilbte und teilweise zerfetzte Fotos an der Wand. Es roch muffig und alles war von einer dicken Staubschicht überzogen. »Wir sollten uns nicht hier aufhalten«, sagte Emi in die Stille hinein. »Wo genau ist denn jetzt die Rumpelkammer?«, wollte sie wissen. »Ganz da hinten«, Nick zeigte den Flur entlang. »Die letzte Tür rechts.« »Du hast recht. Lass uns weitergehen.« An der letzten Tür baumelte ein Schild mit der Aufschrift »Betreten verboten«. Nick gab Emi die Taschenlampe und ruckelte an der Tür. Sie war abgeschlossen, so wie sie es erwartet hatten. Dann nahm er den ersten Schlüssel, um ihn in das Schlüsselloch zu stecken. Seine Hände zitterten. »Hoffentlich finden wir schnell den richtigen«, gab Emi zu bedenken und schaute auf den Schlüsselbund, an dem mindestens 10 Schlüssel hingen, große und kleine. »Der erste passt schon mal nicht.« Nick seufzte und fummelte den zweiten Schlüssel ins Schlüsselloch. So ging es weiter. Er probierte sie alle aus, doch keiner schien zu passen. Als er beim letzten Schlüssel angekommen war, hörten sie ein Geräusch von oben. »Das war die Eingangstür. Es kommt jemand.« Emi flüsterte zwar, doch ihre Stimme klang trotzdem schrill vor Aufregung. Es waren Schritte zu hören, und sie kamen eindeutig die Treppe herunter. »Mist«, fluchte Nick und überlegte, was sie machen sollten. Er wollte noch schnell den letzten Schlüssel ausprobieren, doch es war nicht mehr genügend Zeit und seine Hände zitterten. Schließlich musste er aufgeben. »Schnell, da lang«, er zog Emi hinter sich her und in den gegenüberliegenden Raum hinein. Als sie drinnen waren, machte er die Taschenlampe aus. Der Raum hatte keine Tür und es war stockdunkel. Nick spürte, dass Emi zitterte. Er hatte ein schlechtes Gewissen, dass er Emi hier heruntergebracht hatte. Sie war nass und fror, und das war seine Schuld. Die Schritte kamen immer näher, und es waren eindeutig die schlurfenden Schritte des Hausmeisters. Mit ihnen kam auch ein Lichtstrahl näher. Der Hausmeister benutzte also auch eine Taschenlampe. Als die Schritte am Ende des Flurs angekommen waren, hörten sie, wie jemand eine Tür aufsperrte und anschließend in einen Raum hineinging. »War das etwa die Tür zur Rumpelkammer?«, fragte Emi. »Dann ist der passende Schlüssel gar nicht am Schlüsselbund«, sagte sie und wirkte ängstlich. Erschrocken schauten sich die beiden an. »Ich denke, du hast recht. So kommen wir hier nicht weiter. Wir sollten verschwinden, bevor der Hausmeister uns erwischt und sieht, dass wir seinen Schlüsselbund haben.« Nick bewegte sich vorsichtig, doch plötzlich knarzte es hinter ihm. Emi erschrak und klammerte sich an Nicks Arm. Sie hielten beide einige Sekunden inne, doch es war nichts mehr zu hören. Anscheinend war der Hausmeister in der Rumpelkammer verschwunden. War die Mission Rumpelkammer gescheitert? Nick war enttäuscht und wollte nur noch raus aus dem Keller und den Schlüssel wieder in das Gerätehaus stecken. »Mach bitte die Taschenlampe an, damit wir sehen, wo es zur Treppe geht«, sagte Emi auf dem Weg hinaus. Nick leuchtete den Flur entlang und sie machten sich schnell und möglichst leise auf den Rückweg. Als sie oben zur Tür herauskamen, standen Emir und Carla vor ihnen und schauten sie mit großen Augen an. »Ist euch der Hausmeister in die Quere gekommen? Habt ihr ihn gesehen?«, fragte Emir aufgeregt und zog Nick zur Seite. Nick schüttelte den Kopf und rannte in Richtung Gerätehaus. Die anderen folgten ihm. »Nein, aber ich glaube, der passende Schlüssel für die Rumpelkammer ist hier nicht dabei«, sagte Nick knapp und machte sich daran, den Schlüssel wieder an die Tür zu stecken. Er fühlte sich schrecklich. »Wie ist es bei euch gelaufen?«, fragte Emir an Carla und Emir gerichtet. »Der Hausmeister wollte Verbandszeug holen gehen. Er hat sich ziemlich erschrocken. Vielleicht hat Emi etwas zu viel von dem kürzlichen Blut auf mein Bein geschüttet.« »Dann ist er losgelaufen. Und wir haben beobachtet, dass er im Gerätehaus seinen Schlüssel gesucht hat. Er hat in seine Manteltaschen durchwühlt und natürlich nichts gefunden. Doch dann ist er einfach zum alten Schulgebäude gegangen und ist durch die Tür verschwunden«, erklärte Emir. Nick schaute ihn erschrocken an. »So ein Mist. Jetzt fliegt alles auf und wir werden niemals das Geheimnis der alten Rumpelkammer lüften«, sagte er und alle nickten traurig. Dann schaute Nick von einer Schulter auf die andere und fühlte vorsichtig in seinen Hosentaschen. »Brasu?« Er hatte plötzlich ein mulmiges Gefühl, denn er konnte ihn weder sehen noch hören. »Brasu? Wo bist du?« Doch er bekam keine Antwort von seinem kleinen Freund. Emir und die Mädchen schauten ihn an. »Und ist er da?«, fragte Emi. »Nein«, antwortete Nick und wurde leicht panisch. Hatte er Brasu etwa da unten im stockdunklen Keller verloren? Würde er dort überhaupt wieder herausfinden? »Ich muss da nochmal runter«, sagte er, nachdem er seine Hosentaschen vorsichtig durchsucht hatte und einen Blick in seinen Rucksack geworfen hatte. »Er war in meiner Hosentasche und jetzt ist er weg.« »Mist«, fluchte Emir. »Bist du dir sicher, dass er nicht in deinem Ohr sitzt?« »In meinem Ohr?«, fragte Nick ungläubig. »Naja, du stotterst überhaupt nicht mehr.« Erst jetzt fiel Nick auf, dass Emir recht hatte. Obwohl er so aufgeregt war, hatte er kein einziges Mal gestottert. Doch das war ihm momentan egal. Er musste so schnell wie möglich seinen kleinen Freund wiederfinden. »Eines ist sicher. Ich werde Brasu da unten nicht alleine lassen.« Entschlossen machte er sich auf den Weg in Richtung altes Schulgebäude. Als er vor der Eingangstür stand, zögerte er kurz. »Ich komme mit«, sagte Emir, und an die Mädchen gerichtet fügte er hinzu, ihr beide bringt euch in Sicherheit. Wir müssen jetzt erstmal den kleinen Kerl da ausholen. Mutigen Schrittes trat Emir zu Nick und die beiden gingen durch die Tür. Sie machten die Taschenlampe erst unten an und schlichen leise durch den Flur. Braso, bist du hier unten? Flüsterte Nick alle paar Meter, doch es kam keine Antwort. Sie gingen in jeden offenstehenden Raum hinein, bis sie schließlich wieder am Ende des langen Flurs angekommen waren, wo es rechts zur Rumpelkammer ging. Emir hielt plötzlich inne. Hör doch mal, da lacht jemand. Auch Nick konnte gedämpfte Geräusche hören. Und vor allem, da war noch etwas. Brasos Stimme. Sie kam aus der Rumpelkammer. Nick schlich sich ganz langsam an die Tür heran und presste sein Ohr dagegen. Jetzt konnte er ihn deutlich hören, aber leider nicht verstehen. Aber es war ganz sicher Braso. Braso ist da drinnen, flüsterte er Emir zu. Braso? In der Rumpelkammer? Wie soll er denn da reingekommen sein? Gab Emir zu bedenken. Nick schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. Wie blöde sind wir eigentlich? Braso kommt fast überall durch. Er braucht nur einen winzigen Spalt, das Schlüsselloch. Er passt durch das Schlüsselloch durch. Und wir Idioten haben alle Schlüssel durchprobiert. Da hätte ich ja früher drauf kommen können. Während Nick noch damit beschäftigt war, sich über sich selbst zu ärgern, fiel ihm plötzlich noch etwas Entscheidendes auf. Langsam schaute er zu Emir auf. Der Hausmeister kann Braso sehen und hören? Die beiden unterhalten sich da drinnen. Ich kann's nicht glauben, wie kann das sein? Und die beiden scheinen sich zu amüsieren, fügte er noch hinzu. Immer wieder waren Lacher zu hören, so wie Ohs und Ahs von Braso. Was machten die beiden? Steckte Braso etwa mit dem Hausmeister unter einer Decke? Und was machen wir jetzt? Fragte Emir und nahm sein Ohr von der Tür weg. Nick seufzte. Wenn ich das wüsste. Irgendwie machte ihn das traurig. Er wusste nicht, was er von der Sache halten sollte. Der Hausmeister konnte Braso sehen und hören. Wie konnte das sein? Braso war doch zu ihm gekommen, zu Nick Nostermann und nicht zu diesem seltsamen, unheimlichen Kerl, den keiner mochte. »Nick«, hörte er plötzlich Emir sagen, »hörst du mir überhaupt zu?« »Nein«, gestand Nick, »ehrlich gesagt, bin ich ziemlich durcheinander.« »Lass uns anklopfen.« »Was soll schon passieren?«, schlug Emir vor. »Anklopfen«, sagte Nick gedankenverloren und dachte darüber nach, was passiert war. Während er noch halb vor sich hin träumte, hörte er ein Klopfen. Es war Emir. Er hatte einfach an die Tür geklopft. Nick und Emir starrten auf die Tür, während das Gespräch drinnen verstummte. Nach kurzer Zeit öffnete sich die Tür der Rumpelkammer. Der Hausmeister stand im Türrahmen und auf seiner Schulter saß Braso. Nick konnte seinen Augen nicht glauben. »Wir haben euch schon erwartet«, sagte Braso. Doch Nick merkte nur noch, wie ihm schwarz vor Augen wurde, und das Schwarz wurde immer schwärzer und Brasos Stimme wurde immer leiser. Bunt gemixt und durcheinander. Als Nick die Augen aufschlug, lag er auf einem alten Sofa. Der Hausmeister wedelte ihm Luft mit einer Zeitung zu und Emir kam gerade mit Carla und Emi zur Tür herein. Es war hell. An der Decke über ihm hing eine schöne alte Lampe. »Bin ich etwa«, murmelte er, »in der Rumpelkammer, ja«, ergänzte Emir und schaute ihn besorgt an. »Du warst kurz ohnmächtig.« »Das war wohl alles ein wenig zu viel heute«, sagte der Hausmeister, während er ihm weiter mit der Zeitung Luft zufächelte. Er hatte eine angenehme, ruhige Stimme. Nick bemerkte erst jetzt, dass er diese noch nie zuvor gehört hatte. Der Hausmeister hatte seine Mütze abgezogen und hatte struppeliges, graues Haar. Sein Mund verzog sich zu einem freundlichen Lächeln. Nick fragte sich, ob er das gerade nur träumte oder ob er wirklich wach war. Als er sich aufsetzte, sah er, dass Braso auf seinem Bauch saß und genüsslich an einem Stift lutschte. »Kommt herein«, sagte der alte Mann zu Nicks Freunden, die immer noch in der Tür standen. »Macht es euch gemütlich. Ich werde euch eine Geschichte erzählen.« Die drei anderen zögerten zuerst, doch dann kamen sie näher und setzten sich neben Nick auf das alte Sofa. Nick war verblüfft, wie die Rumpelkammer von innen aussah. So hatte er sie sich überhaupt nicht vorgestellt. Der Raum war sehr gemütlich eingerichtet. Ein Sofa mit einem goldfarbenen, samtigen Stoff bildete zusammen mit zwei alten roten Sesseln einen Kreis. In der Mitte des Kreises stand ein großer, runder Holztisch, der viele Kerben hatte und schon ziemlich alt aussah. Auf dem Tisch lagen massenweise Bücher, große und kleine, alte und neue, mit und ohne Eselsohren, alle durcheinander, teilweise gestapelt. An den Wänden hingen Fotos von einer Frau und einem Mann und Zeitungsausschnitte, auf denen immer wieder das Wort Grundschule auftauchte. An der Decke hingen mehrere alte Lampen, eine davon sah aus wie ein alter Kronleuchter. Sie tauchten den Raum in ein gemütliches Licht. Teegeruch lag in der Luft. Nick war überrascht und fasziniert zugleich. »Bin ich wirklich wach oder träume ich?«, sagte er und schaute Emi neben sich an. Sie lächelte ihr süßes Grübchen um den Mund lächeln und Nick ging es gleich ein wenig besser. Der Hausmeister zeigte auf Carlas Bein, an dem immer noch die rote Farbe verschmiert war. »Da habt ihr mich, alten Kerl, aber ganz schön reinlegen wollen«, sagte er. Carla wurde etwas rot im Gesicht und schaute hilfesuchend zu Emir. Doch als dieser gerade anfangen wollte zu sprechen, erklärte Brazzo: »Ich hab ihm schon alles erzählt. Ihr braucht nichts mehr über die Mission Rumpelkammer zu sagen.« Der Hausmeister wirkte amüsiert, doch er sah auch irgendwie ein wenig traurig aus, als er weitersprach. »Ich weiß, dass mich die Kinder hier nicht mögen. Seit der alte Schulhof abgerissen wurde, sind Gerüchte über mich aufgetaucht. Ich habe damals alles probiert, um die Abrissarbeiten zu verhindern, denn mir lag viel an den alten Spielgeräten.« Er lief zu einem Regal und holte ein Foto hervor. Darauf war der alte Schulhof zu sehen. »Die Spielgeräte von damals waren eigenhändig und in Handarbeit von mir gebaut worden. Seht ihr? Alles war liebevoll angestrichen und passte gut zusammen. Aber die damalige Direktorin der Schule meinte, es wäre nicht mehr zeitgemäß, und sie gab in Auftrag, die alten Spielgeräte abzureißen und den Schmuddelplatz, wie sie ihn immer nannte, durch eine Betonplatte mit einer Tischtennisplatte darauf zu ersetzen. Sie behauptete, die Geräte wären nicht mehr sicher genug, weil sie schon so alt waren, aber das wurde nie geprüft. Sie hat es einfach abreißen lassen.« Der Hausmeister seufzte und begutachtete traurig das alte Foto. Nick beobachtete, wie gebannt seine Freunde zuhörten. »Und sie konnten nichts dagegen tun?«, wollte Emi wissen. »Als die Bauarbeiter kamen und anfingen, alles zu zerstören, wurde ich wütend, denn keiner hatte mich informiert. Ich musste mit ansehen, wie alles kaputt gemacht wurde, was ich mit meinen Händen geschaffen hatte. Ich wollte das eine oder andere davon aufheben, aber sie wollten mich nicht lassen. Sie haben mich als alten Griesgram bezeichnet und haben die Gerüchte in die Welt gesetzt, ich wäre verrückt geworden, würde hier im Keller hausen und unheimliche Geräusche verursachen.« Nick fragte sich, wie er wohl ohne Sonnenbrille aussehen würde. Und als könnte der Hausmeister seine Gedanken lesen, setzte er die Brille ab. Ein wenig traurig sahen seine Augen aus. Dabei waren sie hell und offen, als wären sie ein aufgeschlagenes Buch, in dem man lesen könnte. Nick betrachtete das Gesicht des Hausmeisters, als hätte er es noch nie gesehen. Dabei fiel ihm auf, er hatte es tatsächlich noch nie gesehen. Es war ein Gesicht voller Falten. Falten, die aussahen, als hätte sich vor langer Zeit ein Lachen darin versteckt und wartete nur auf den Tag, an dem es endlich wieder herausprusten könnte, dachte Nick. In dem Moment fragte Carla: »Dann spukt es hier unten also gar nicht?« Die Kinder sahen ihn gespannt an. »Nein, eigentlich nicht. Natürlich nicht«, sagte der Hausmeister, und seine Stimme klang sehr beruhigend und warm. »Warum sollte es hier spuken? Ich will euch doch keine Angst einjagen. Ich mag Kinder. Leider habe ich keine eigenen Kinder und auch keine Enkelkinder. Daher wollte ich ja auch immer an einer Schule arbeiten, und das tue ich ja auch.« Es war so gar nichts Unheimliches an diesem Hausmeister. Nick fragte sich, warum ihnen das nie aufgefallen war und warum die anderen solche Gruselgeschichten über ihn in die Welt gesetzt hatten. Aber warum versteckte er sich dann hier unten? Warum trug er immer diese Mütze tief ins Gesicht gezogen? Warum diesen langen Mantel, der ihn so unheimlich aussehen lässt? Und die Frage aller Fragen war, warum konnte er Brazzo sehen? Doch bevor er seine Gedanken ordnen konnte, um all die Fragen loszuwerden, hörte er Emir, der sich gerade einen Keks vom Tisch nahm: »Wie heißen Sie denn eigentlich?« Selbst das wussten sie nicht. Er war für sie immer nur der gruselige alte Hausmeister. »Karl. Ich heiße Karl. Ihr könnt ruhig du zu mir sagen.« »Und was machst du hier in der Rumpelkammer?« Die Frage platzte plötzlich aus Nick heraus und er bereute sie gleich darauf. Denn das Wort Rumpelkammer passte überhaupt nicht zu diesem schönen Raum. Karl lächelte und die Falten um seine Augen bogen sich dabei und betonten sein Lächeln. Nick wurde es ganz warm ums Herz. Karl antwortete, »Seit meine liebe Frau Luise gestorben ist, bin ich zu Hause allein, fühle ich mich ganz schön einsam. Da habe ich mir irgendwann diesen Raum gemütlich eingerichtet. Wisst ihr, hier kann ich wenigstens die Kinder hören und in ihrer Nähe sein, dann fühle ich mich nicht so einsam, auch wenn sie mich nicht mögen.« Der Hausmeister, Karl, ließ die Schultern hängen. »Wisst ihr, davon habe ich immer geträumt, dass mich die Kinder nicht mehr fürchten und sich für diese kostbaren Schätze hier unten interessieren, die Bücher, die Fotos. Aber die Kinder spielen heute lieber am Computer oder am Handy. Da ist keine Zeit mehr für die alten Bücher und Geschichten, die ich so sehr mag. Wieso tragen sie, trägst du immer diesen langen Mantel?« fragte Nick ganz vorsichtig, denn er wollte Karl nicht verärgern. Der Mantel ist ein Geschenk von meiner verstorbenen Frau. Sie hatte ihn mir gekauft und er war mir etwas zu groß. Ich habe ihn nie getragen, naja. Dann ist sie gestorben und ich habe ihn behalten. Er wurde zu meinem Lieblingsstück sozusagen. Seit der Zeit trage ich ihn immer. Und seit Luise nicht mehr da ist, ist es mir ja auch ziemlich egal, was ich trage und ob es schick aussieht. Er grinste verschmitzt und Nick fand, dass er ohne Mütze und Sonnenbrille richtig nett aussah. »Ist das Luise? Und der Mann, bist du das?« fragte Emi und zeigte auf die Fotos an der Wand. Darauf waren eine Frau und ein Mann zu sehen, einmal zusammen am Strand, ein anderes zeigte sie Arm in Arm auf einer gemütlich aussehenden Couch und ein Bild war dabei, auf dem die Frau ein hübsches Kleid trug. »Ja, das ist meine Luise. Und ja, das bin ich. Da waren wir noch etwas jünger«, antwortete Karl und schaute verträumt auf die Fotos. »Und wieso kannst du Brasso sehen?« Nick konnte die Frage nicht länger zurückhalten und war sehr gespannt auf die Antwort. Brasso ließ kurz den Stift los, an dem er gerade lutschte, und sagte, »Ich hab dir doch gesagt, dass das hier unsere Geschichte ist. Du wolltest mir ja nicht glauben.« Er zwinkerte ihm zu. »Ich habe es gespürt. Es lag eine gewisse Energie in der Luft.« Er atmete tief ein und aus. »Anders kann ich es nicht beschreiben. Und Karl spielt eine wichtige Rolle dabei. Jetzt kann unsere Geschichte zu Ende erzählt werden und ich denke, sie wird gut ausgehen.« Brasso sah sehr zufrieden aus. »Dürfen wir mal stöbern?« Emir zeigte auf die vielen Regale, die voller Bücher und Ordner standen. »Natürlich, nichts lieber als das«, antwortete Karl. »Aber ich denke, das verschieben wir lieber auf morgen. Müsst ihr nicht nach Hause?« Nick schaute auf seine Uhr und erschrak. Es war bereits 7 Uhr am Abend. Er sollte seit einer halben Stunde zu Hause sein. Die Kinder verabschiedeten sich von Karl und versprachen ihn, am nächsten Tag in der großen Pause im Keller zu besuchen. Nick hatte Glück. Seine Eltern waren nicht sauer, dass er eine halbe Stunde zu spät nach Hause gekommen war. Es war Sommer und noch hell draußen. Nach dem Abendessen saß er gemütlich mit Brasso auf seinem Bett. »Was für ein Tag«, sagte Brasso. »Ich habe unsere Geschichte gefunden. Die Geschichte von einem Junge, der immer mutiger wurde und der durch seinen neu gewonnenen Mut sein Stottern überwunden hat. Und von einem alten Mann, der endlich Freunde gefunden hat. Du weißt schon, was das bedeutet.« Er legte seinen Kopf ein wenig schief. »Dass du mich jetzt wieder verlässt und zu den Rassinis zurückkehrst?« fragte Nick. Brasso nickte. »Ja, du brauchst mich jetzt nicht mehr, dein Stottern ist weg. Und du hast eine Freundin gefunden.« »Amy.« »Ja, aber die Sache mit Tom?« sagte Nick zögerlich. »Ist auch schon erledigt. Das wirst du morgen in der Schule sehen«, sagte Brasso. Nick fand, dass Brasso ziemlich blass aussah, obwohl er gerade genüsslich an einem Filzstift lutschte. Er fragte sich, ob das vielleicht daran liegen konnte, dass seine Mission erfüllt war und er für Nick nun wieder unsichtbar wurde. »Müsst du mich mal besuchen kommen?« fragte Nick schnell, weil er plötzlich Angst hatte, dass er ihn vielleicht gleich schon nicht mehr sehen konnte. »Mal sehen«, sagte Brasso, zwinkerte ihm zu und wurde noch ein wenig blasser. An diesem Abend legte Nick Brasso dicht neben seinen Kopf auf das Kissen, damit er ihm ganz nah sein konnte. Er würde ihn ganz schön vermissen, wenn er nicht mehr da war. Der kleine Kerl schlief bereits, als Nick feststellen musste, dass er ihn kaum mehr sehen konnte. Eine kleine Träne kullerte ihm die Wange herab. Doch dann schloss er die Augen und dachte an seine Freunde und an Karl. Und so schlief er schließlich ein. Als er am nächsten Morgen aufwachte, war Brazo sehr blass. Er saß schon auf der Box, in der ihn Nick immer mit zur Schule nahm. Als Nick die Box öffnete, sagte der kleine Kerl, »Es hat mir sehr gut gefallen bei dir« und kuschelte sich in sein Taschentuch. Nick wuschelte mit seinem Zeigefinger vorsichtig über Brazos Kopf. Dann packte er die Box in seinen Schulranzen. A wie Abschied und B wie Brille. Als er das Schulgebäude betrat, war alles anders. Naja, eigentlich war alles wie immer, aber die Stimmung war anders. Sie hatten Karl versprochen, ihn in der großen Pause zu besuchen. Nick war in seine Gedanken versunken, als er das Klassenzimmer betrat. Normalerweise war es sehr unruhig in der Klasse, bevor die erste Stunde begann. Doch heute war alles verdächtig still. In der ersten Reihe saß Willi und daneben, wer war das denn? Ein neuer Schüler? Nick konnte es nicht fassen. Nein, da saß kein neuer Schüler. Ein Schüler mit einer Brille. Es war Tom. Tom und Willi saßen nebeneinander in der ersten Reihe und regten sich nicht. Als Nick zu seinem Platz ging, drehte Tom sich um und Nick machte sich bereits auf einen Angriff gefasst, als Tom ganz ruhig sagte, »Nick, jetzt bin ich auch ein Brillenaffe, so wie ihr. Ich habe euren Spott verdient, also legt los und macht mich fertig.« »Soll das einer deiner Witze sein?«, fragte er vorsichtig, doch Tom antwortete nicht sofort. Nach einer Weile sagte er, »Du machst dich nicht über mich lustig?« »Nein? Wieso sollte ich?«, sagte Nick. »Ich weiß doch, wie blöd sich das anfühlt.« Tom schluckte und nickte ihm zu. »Ich weiß jetzt, wie gemein ich zu euch war, denn es ist nicht schön, Angst davor zu haben, dass sich jemand lustig über einen macht.« Tom senkte den Kopf. »Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung«, sagte Nick, »sagt mein Dad immer.« Er grinste. »Waffenstillstand?«, fragte Tom und streckte ihm die Hand entgegen. Nick überlegte eine Weile, denn er erkannte ihn kaum wieder. Konnte er ihm vertrauen oder war das nur wieder ein fieser Tom-Trick? Leider hatte Tom ihn schon so oft enttäuscht und er konnte ihm nicht einfach so die Hand reichen und alles war gut. Er fasste kurz seinen Arm. »Schauen wir mal, wie es weitergeht«, antwortete er ihm und ging zu seinem Platz. Als der Gong zur großen Pause ertönte, fing Nicks Herz an zu pochen. Seine Mitschüler strömten aus dem Klassenzimmer hinaus. Er nahm Brazos Box aus seinem Schulranzen und hatte Angst davor, dass sie leer sein könnte, dass er nicht mehr da war. Als er die Box öffnete, sah Brazo durchsichtig aus, so als hätte er Tintenkiller getrunken. Nick seufzte und ihm stiegen schon wieder die Tränen in die Augen, als er eine Hand auf seiner Schulter spürte. Es war Amy. »Ist er weg?«, fragte sie. Nick schaute sie an und schüttelte leicht den Kopf. »Nein, aber ich sehe ihn kaum mehr. Er ist ganz blass.« Brazo stieg aus der Box und sagte, »Schlag bitte dein Deutschbuch auf. Weißt schon, Seite 15, die blaue Überschrift. Ich möchte nach Hause.« Nick holte sein Deutschbuch heraus, zögerte kurz und schlug es schließlich auf Seite 15 auf. Brazo lief auf das blaue B der Überschrift, hob kurz die Hand und winkte ihm zu. Nick winkte zurück, dann wirbelte Brazo herum, wurde immer kleiner und verschmolz mit dem B, bis nichts mehr von ihm zu sehen war. »Tschüss, kleiner Freund«, flüsterte Nick und kämpfte mit den Tränen. Amy war ihm nicht von der Seite gewichen. Sie ergriff seine Hand. »Sei nicht traurig. Lass uns zu Karl gehen. Er wartet sicher schon auf uns.« Als sie ihn anlächelte, ging es Nick schon wieder ein wenig besser. Sie gingen zusammen hinaus auf den Schulhof, warteten kurz, bis Emir und Carla sich zu ihnen gesellten, dann liefen sie hinüber zum alten Schulgebäude. Sie gingen die Stufen hinab, nichts war mehr unheimlich oder angsteinflößend. Am Ende des Flurs angekommen, klopften sie an die Tür, sie war nur angelehnt. »Kommt herein«, rief es von drinnen. Karl strahlte sie an, als sie durch die Tür kamen. »Wie schön. Ihr habt euer Versprechen gehalten«, sagte er und lächelte. Die Kinder setzten sich. »Ich habe etwas für euch«, sagte Karl und stellte eine alte Kiste auf den Tisch. Die Spannung war nicht auszuhalten. Nick rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her, als der Hausmeister die Kiste langsam öffnete. Die Kinder lugten hinein. Karl holte einen Stapel alter Fotos daraus hervor und verteilte sie unter den Kindern. »Schaut mal, ob ihr jemanden erkennt«, sagte er. Nick musste nicht lange suchen, denn er hatte zu Hause schon viele Kinderfotos seiner Eltern gesehen. »Mein Vater da, auf der bunten Holzwippe«, rief er begeistert, und auch die anderen Kinder staunten nicht schlecht, als auch sie ihre Eltern auf den Fotos erkannten. »Der Schulhof, wie er früher aussah, ist immer hier«, rief Emir und reichte Nick ein Foto davon. »Wie schön«, musste Nick zugeben und verglich ihn in Gedanken mit dem trostlosen Platz mit der Tischtennisplatte, die jetzt im Schulhof stand. Auf dem Foto waren viele Elemente in Holz zu sehen, Baumstümpfe zum Klettern, eine Wippe und ein Klettergerüst mit einer Art Hängebrücke, alles in bunten Farben angestrichen. »Wie groß das war«, staunte Emi und schaute auf die Fotos in ihrer Hand. Nick hielt ein Foto in der Hand, auf dem der Abriss bereits begonnen hatte. Nur ein Teil der bunten Elemente war noch zu sehen, der andere Teil lag lieblos auf dem Boden verteilt. Ein Bagger stand daneben und grub die Verankerungen aus dem Boden. »Wie traurig«, dachte Nick, »dass etwas so Schönes einfach zerstört wurde.« Karl stand auf und lief zu einem Vorhang, der den hinteren Teil des Raumes verdeckte. »Kommt mal her«, rief er ihnen zu. Es war alles sehr geheimnisvoll. Die Kinder versammelten sich vor dem Vorhang. Der Hausmeister zog an einer Kordel, sodass er sich öffnete. Dahinter befanden sich die bunten Pfosten, die Baumstümpfe und die Sitze der Wippe von den Fotos. Alles schön sauber gestapelt. Einzig die Farbe war nicht mehr so leuchtend wie auf den Bildern. »Wow! Du hast es aufgehoben?«, wollte Emir wissen. »Ja. Ich habe die Sachen damals heimlich heruntergebracht. Ich konnte den Anblick nicht ertragen, dass alles zerstört wurde, was ich mit Liebe aufgebaut hatte. Leider hatte ich niemals Verwendung dafür, aber ich kann mich nicht davon trennen«, erklärte Karl und schaute sehnsüchtig auf die alten Sachen. In diesem Moment hatte Nick eine Idee, und er war sich sicher, dass er es diesmal auch ohne Brasso schaffen konnte. »Jetzt lasst es euch aber schmecken«, Karls Worte rissen Nick aus seinen Gedanken. Karl zeigte auf ein Tablett. Er hatte Getränke, Obst und ein paar Kekse für die Kinder hingestellt, damit er nicht hungrig aus der Pause zum Unterricht kommt. Er zwinkerte ihnen zu. So ein leckeres Pausenbrot hatte Nick schon lange nicht mehr gehabt. Eine Woche später. Hausmeister Karl lief an diesem Morgen fröhlich und beschwingt zur Schule, so wie er es immer tat, seit ihn die Kinder nicht mehr fürchteten. Sie hatten mittlerweile feste Zeiten, zu denen sie zusammen in alten Büchern lasen, sich Geschichten erzählten und alte Fotos und Zeitungsausschnitte anschauten. Als er um die Ecke des Schulhofs bog, sah er Nick und seine Freunde neben dem Eingang stehen. Sie waren jetzt auch seine Freunde, zwar wesentlich jünger, aber das Leben machte ihm wieder richtig Spaß. Doch dort standen nicht nur Nick, Emir und die beiden Mädchen, sondern noch viel mehr Schüler und Lehrer. Er fragte sich, was hier los war. Es kam ihm vor, als wären alle Schüler um den Schulhof versammelt. Und gleich darauf sollte er auch sehen, warum. Auf dem Schulhof, neben der Tischtennisplatte, war etwas Neues aufgebaut. Ein Teil seiner Holzelemente aus dem Keller waren zu einer kleinen Einheit aufgebaut, zum Balancieren und Klettern. Die alten Pfosten bunt angestrichen, so wie damals. Es sah wunderschön aus. Karl schlug die Hände vor den Mund. »Wer hat das?« Doch mehr kam nicht aus seinem Mund. Nick strahlte über das ganze Gesicht, als er auf ihn zukam. »Wir hoffen, es gefällt dir. Wir haben uns erlaubt, ein paar Sachen aus deinem Keller zu holen, ohne dich zu fragen. Aber ich glaube, die Überraschung ist uns gelungen, oder?« Er schaute ein wenig unsicher. »Und ob«, rief Karl. Doch viel mehr konnte er nicht sagen, denn in diesem Moment fingen alle Schüler an zu jubeln und zu applaudieren. Der Schuldirektor erzählte durch ein Mikrofon, wie Nick und seine Freunde dafür gesorgt hatten, dass ein Teil der alten Holzelemente wieder aufgebaut werden konnte. Selbst der Bürgermeister war von der Idee begeistert gewesen und mit Hilfe vieler Eltern, die sich freiwillig zum Helfen gemeldet hatten, konnten die Holzelemente aus dem Keller herausgeholt und zu einem Kletterparcours auf dem Schulhof zusammengebaut werden. Als der Direktor mit seiner Rede fertig war, umarmte Karl die Kinder und bedankte sich mit Freudentränen in den Augen. Nick sah, dass Tom etwas abseits stand. Er ging auf ihn zu, sah ihm in die Augen, die hinter seiner neuen Brille größer wirkten, als sie waren. »Na, Brillenaffe?«, begrüßte er ihn. Tom schaute ihn verunsichert an. Doch dann grinste Nick schelmisch und zwinkerte ihm zu. Tom grinste zurück und sagte, selber Brillenaffe. Sie lachten beide. Jeder hat eine zweite Chance verdient, sagt mein Dad immer. Wenn man die Dinge immer nur nach ihrem Äußeren beurteilt, dann verpasst man ganz viele spannende Geschichten, die in ihnen stecken. Wo hast du denn die Weisheit her? Fragte Tom und zog eine Augenbraue hoch. Auch von deinem Dad? Nee, das habe ich ganz alleine rausgefunden, antwortete Nick und zeigte auf Amy, Carla und Emir mit meinen Freunden. Willst du dazugehören? Nick streckte ihm die Hand entgegen. Tom musste schlucken. Dann lächelte er erleichtert und schlug ein. Karl und die vier Kinder waren ein richtig gutes Team geworden. Nick wusste, dass die Geschichte der unheimlichen Rumpelkammer nun zu Ende war. Aber jetzt hatte er eine Freundin. Sein Stottern war verschwunden. Und mit neuem Mut freute er sich schon auf weitere gemeinsame Abenteuer. Und auch wenn Brazo jetzt nicht mehr bei ihm war, ahnte er doch, dass der kleine blaue Kerl irgendwo anders auf der Welt irgendeinem anderen Kind mit seinen Tricks und seinem Herumwirbeln helfen würde. Und sollte er ihn doch mal wieder brauchen, wusste er ja, wo er ihn finden konnte. Das war Brazo Racini, das Geheimnis der unheimlichen Rumpelkammer. Eine Geschichte von Tanja Schettler, gelesen von Hendrik Durin.